alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir grüßen euch in der Masjid As-Sahaba und beglückwünschen euch zu dieser großartigen Tat, die ihr heute begangen habt, dass ihr in das Haus Allahs subhanahu wa ta'ala gekommen seid, um Allahs Vergebung zu erlangen. Denn wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Und niemals wird Allah subhanahu wa ta'ala eine Person bestrafen, der bei ihm aufrichtig bereut. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sprich, o meine Diener, welche Diener? Rechtschaffenen Diener. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala gehören alle Diener. Jeder ist ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Ob er möchte oder nicht. Denn wer hat alle Diener erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen bist du sein Diener, ob du möchtest oder nicht. Der einzige Unterschied ist nur, ob du Allah freiwillig dienst oder ob du ein gezwungener Diener bist. Diener bist du in jedem Fall. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abida. Alle Diener zwischen Himmel und Erde werden am Tage der Auferstehung zu Allah nicht anders zurückkehren, denn als Diener. Ob du ein gewaltiger Engel bist, ob es ein gewaltiger Engel ist, er kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala als Diener zurück. Ob es der beste aller Propheten ist, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er kehrt zu Allah nur als Diener zurück. Alle Menschen und alle Geschöpfe sind Diener Allahs, denn niemand überschreitet diese Stufe der Dienerschaft. Und wer das richtig versteht, liebe Geschwister, er weiß, ich bin sowieso ein Diener Allahs subhanahu wa ta'ala. Entweder unterwerfe ich mich ihm freiwillig, oder ich bin ein gezwungener Diener und werde dafür am Tage der Auferstehung bestraft, weil ich Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht habe. Sprich, o meine Diener, die ihr maßlos gegen euch selbst gewesen seid. Wie viele Sünden habt ihr gemacht? Sie haben mittlerweile die Wolken erreicht. Allahu Akbar. So viele Sünden habt ihr gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt uns hier die hoffnungsvollsten Wörter im gesamten Koran. Verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Allahu Akbar. Was würden wir machen, wenn es diese Eier nicht gäbe? Wallahi, sagt mir, was würden wir tun, wenn es diese Eier nicht geben würde? Verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs, denn Allah, er vergibt alle Sünden. Er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Mit anderen Worten, lieber Diener, keine Sünde ist so groß wie die Vergebung Allahs. Allahu Akbar. Keine Sünde ist so groß wie die Vergebung Allahs. Und sogar wissen wir von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa arda, er war in der Jahiliyyah, in der Zeit der Unwissenheit, dieses, bevor er den Islam angenommen hat, liebe Geschwister. Bevor Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, den Islam angenommen hat. Umar ibn al-Khattab, er gehörte später zu den besten Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geehrt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihm das gewaltige Zeugnis gegeben, dass er im Paradies ist. Bevor Umar ibn al-Khattab zu diesen besten Dienern Allahs gehörte, gehörte er zu den Götzendienern. Er hat Götzen angebetet. Umar ibn al-Khattab, er hat eine Götze gehabt, die war aus Datteln. Er hat sie angebetet. Er hat diese Götze angebetet. Und wie gewaltig ist diese Sünde, dass du neben Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Gott anbetest. Dieser geht für ewig ins Höllenfeuer. Denn wie ungerecht ist man, dass Allah dich erschafft und du dankst jemand anderem. Allah hat dich erschaffen und möchtest du jemand anderen dafür danken als Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab, er hat diese Götze angebetet. Dann sagte er, und wenn ich Hunger gehabt habe, dann habe ich sie danach gegessen. Er hat uns damit gesagt, dass dieses nutzlos ist, liebe Geschwister. Und wie viele in der heutigen Zeit und in der damaligen Zeit haben etwas Nutzloses angebetet. Ob es ein Stein ist, ob es eine Götze ist, ob es ein Baum ist. Was können diese Dinge dir tun? Wallahi, die sind nutzlos. Nur Allah subhanahu wa ta'ala, er kann dir etwas nutzen und daher merkst du auch unseren natürlichen Instinkt, wenn wir in einer Notsituation sind, dann rufen wir niemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, jeder weiß zu diesem Zeitpunkt, niemand kann mir helfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn es dem Menschen gut geht und wenn er alle Gnaden von Allah in vollen Zügen genießt, dann ruft er neben Allah andere Götter. Aber er wird die Lasten dafür tragen, liebe Geschwister. Daher wundert euch nicht, dass es Leute gibt, die etwas anderes anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat diese Leute für uns zur Versuchung gemacht, denn er möchte wissen, ob wir, auch wenn wir wenige sind, trotzdem an der Wahrheit festhalten. Denn wie schwer ist es, an der Wahrheit festzuhalten, wenn die Lüge so verbreitet vor dir ist. Und wie viele Leute hast du, die wissen, dass das nutzlos ist, was sie anbeten oder woran sie glauben. Aber warum tun sie es? Weil sie sich selber ihre eigene Religion gebastelt haben, liebe Geschwister. Sie haben sich eine Religion gebastelt, wo sie sagen, ich habe diese Religion, bedeutet, ich kann tun, was ich möchte. Wenn du tun willst, was du möchtest, wozu brauchst du dann eine Religion? Wozu brauchst du eine Religion, wenn du sowieso tun willst, was du möchtest? Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Barmherzigkeit, er hat jeden in dieser Welt freigestellt, ob er gläubig sein möchte oder ob er ein Kafir, ein Ungläubiger sein möchte. Aber wenn die Person stirbt, dann hat er freiwillig entschieden, ob er in das Höllenfeuer geht oder in das Paradies. Möge Allah Azza wa Jal uns alle in das Paradies eingehen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala die Menschen zum Islam leiten. Liebe Geschwister, wir haben eine wunderschöne Serie angefangen seit einiger Zeit. Und leider manche haben diese Serie kaum mit uns mitgemacht. Und wir haben gar nicht mehr so viel in diesem Buch. Es sind noch ein paar gezählte Unterrichte. Dann werden wir dieses wunderschöne Büchlein beenden. Ein Büchlein, was uns beigebracht hat, wie wir als Muslime unsere Religion zu verstehen haben. Und diese Art von Verständnis der Religion wird dich stärken und wird dich stolz machen auf deine Religion, so dass du weißt, du besitzt die Wahrheit. Und das ist keine Arroganz, liebe Geschwister, dass wir sagen, wir alleine haben die Wahrheit. Warum? Weil Allah ein was? Ein Einziger ist. Allah ist ein Einziger. Qul huwa Allahu ahad. Sprich, er ist Allah ein Einziger. Allah sagt, und wenn es in den Himmeln und in den Erden andere Götter geben würde außer ihm, dann würden die zerbrechen. Subhanallah. Wie viele Götter willst du anbeten? 2 oder 3 oder 4 oder 3 oder 5. Es gibt Leute, liebe Geschwister, der denkt, es gibt viele Götter. Der hat einen Sonnengott und einen Mondgott und was weiß ich. Aber subhanallah, er vergisst eine Sache. Jeder Gott ist doch stark. Jeder Gott hat Macht. Wenn es so viele Götter geben würde, dann würde es was dauernd geben? Streit. Und wer müsste darunter leiden? Wir, die ärmsten Geschöpfe. Aber wer alleine verwaltet das gesamte Universum und es fällt ihm nicht schwer? Was sagen wir im Koran? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala nawm lahu ma fis samawati wa ma man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Allahu Akbar. Allah ist ein Einziger. Niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer er. Allah subhanahu wa ta'ala, er lenkt und leitet das gesamte Universum und Allah subhanahu wa ta'ala kümmert sich alleine um die Angelegenheiten seiner Diener. Von jedem einzelnen Diener. Überlegt mal, wie viele Diener gibt es auf der Welt? Allah kümmert sich um die Angelegenheiten von jedem einzelnen Diener. Wer kann so etwas außer ein Gott? Deswegen bete deinen Gott richtig an, lerne ihn richtig kennen und du wirst zufrieden sein in dieser Welt und in der nächsten Welt wird Allah Azza wa Jal dir noch mehr an Gnaden geben. Liebe Geschwister, wir haben jetzt natürlich die gesamte Zeit über ein bestimmtes Thema gesprochen und zwar über den Iman. Was ist der Iman? Was haben wir gesagt? Was bedeutet der Iman? Ihr solltet das wissen, Yusuf? Glauben. Nein. Das Aussprechen der Das Aussprechen mit der Zunge, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden, es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs. Du sprichst das mit der Zunge. Reicht das aus, wenn ich es mit der Zunge spreche? Antwort: Ich muss es noch im Herzen verinnerlichen. Ja. Wie viele sagen La ilaha illallah? Sogar Heuchler sagen La ilaha illallah, weil sie bestimmte Interessen haben. Tun sie so, als wären sie Muslime. Sie sagen das in der Tat mit der Zunge, aber im Herzen haben sie es nicht verinnerlicht. Oder wir haben heutzutage Leute, der sagt auch ein paar Mal am Tag La ilaha illallah. Aber wenn du ihnen sagst, das ist vom Islam, der sagt dir, lass mich in Ruhe. Das ist vom Islam, lass mich in Ruhe. Das ist vom Islam, lass mich in Ruhe. Dann wozu hat er diese Worte gesprochen? Ja? Wir sagen La ilaha illallah mit der Zunge. Wir verinnerlichen das im Herzen. Wir glauben daran. Und jetzt kommt auch deine Wahrhaftigkeit. Du bestätigst das mit deinen Taten. Subhanallah al-Azim. Die Taten sind doch letztendlich die Bestätigung dafür, ob du wahrhaftig an das glaubst, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat. Denn wenn du diese Taten weglässt, was passiert dann? Dann ist das keine richtige Wahrheit, die du im Herzen trägst. Auch wenn du mir sagst, ich habe das im Herzen verinnerlicht, ich weiß, dass das die Wahrheit ist, das ist gut und das ist auch eine Bedingung. Aber jetzt kommt deine Wahrhaftigkeit, indem du auch das tust, was du gesagt hast. Ja, ihr alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Es reicht nicht für einen Muslim aus, dass er ein bloßes Lippenbekenntnis macht, liebe Geschwister, sondern er muss das letztendlich mit den Taten bestätigen, was er auch gesagt hat. Imam al-Bukhari, rahimullah ta'ala, einer unserer großen Gelehrten, er sagte, ich strafe über 1000 Gelehrte. Und wenn Imam al-Bukhari einen Mann als Gelehrten bezeichnet, dann ist er wirklich ein Gelehrter. Er sagte, ich strafe über 1000 Gelehrte und alle haben so den Iman definiert, wie ihr es gerade getan habt. Inshallah seid ihr die 1001. Gelehrten, inshallah, weil ihr das gewusst habt. Also, das Sprechen mit der, das Verinnerlichen und das Bestätigen mit den Taten, so definiert ein Muslim den Iman. Natürlich, ihr wisst, die deutsche Sprache ist arm, du kannst nicht ein Wort übersetzen wie Iman mit einem deutschen Wort. Leider reicht die deutsche Sprache dafür nicht aus, liebe Geschwister. Wir haben die gesamte Zeit über den Iman gesprochen. Und letztes Mal haben wir über den Ihsan gesprochen. Was war der Ihsan? Eine der schönsten Glaubensstufen. Nein, die beste Glaubensstufe. Nasib, tfadda. Allah so anzubeten, als ob man ihn liebt. Allahu Akbar. An ta'buda Allah ka'annaka tara. Dass du Allah so anbetest, als ob du ihn siehst. Fa'in lam takun tara, fa'innahu. Wenn du ihn auch nicht siehst, wer sieht dich? Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du auch Allah subhanahu wa ta'ala nicht siehst, er sieht dich. Und wir haben ein schönes Beispiel gegeben. Wir haben gesagt, niemand von uns würde sündigen, wenn er wüsste, da gibt es eine Videokamera und die filmt ihn und alle Menschen sehen gerade, was er tut. Big Brother. Aber es gibt Leute, die haben auch damit kein Problem. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Wallahi al-Azim. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kal an'ami balhum adha. Liebe Geschwister, ein Mensch, der schamhaft ist, der religiös ist, er möchte nicht etwas tun, wovor er sich vor Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung entschuldigen muss. Sprich, eine Sünde. Aber wir werden schwach zwischendurch. Manchmal kommt auch ein Diener, ein gläubiger Diener in einem Zustand, wo er total vergisst, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass Allah ihn zu jeder Zeit sieht. Das passiert, diesen Jahil, den bekommen wir manchmal, der überkommt uns. Dieser Jahil überkommt uns und dann vergessen wir alles. Vorher warst du im Unterricht, du hörst über Allah, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie gewaltig Allah belohnt, wie streng Allah im Bestrafen ist. Dann sagst du dir, ich möchte sündenfrei bleiben. Und im nächsten Moment, dann kommen die stöckelnden Tanzschuhe Babalona aus Brasilia und du vergisst Allah und alles um dich herum. Möge Allah uns bewahren. Diese Schwäche vom Menschen, sie kommt immer wieder. Aber was ist deine Aufgabe? Sobald du gemerkt hast, dass du gesündigt hast, sofort bereut. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, schaut, wie Allah die Besten seiner Diener beschreibt. Diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, heißt das auch, die besten Diener begehen eine Abscheulichkeit? Ja oder nein? Ja. Diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, sofort danach Allah erwähnen, indem sie bei ihm bereuen. Und wer vergibt die Sünden außer Allah subhanahu wa ta'ala? Das sollten wir lernen, liebe Geschwister. Al-Ihsan, das ist die höchste Glaubensstufe. Und alle Propheten hatten diese Glaubensstufe gehabt. Nicht jeder hat Al-Ihsan. Manche Leute sind Muslime. Er betet, er fastet, er bezahlt seine Zakat und er pilgert auch zum Hajj. Der macht das. Aber sein Glaube ist nicht wie der Glaube von einem richtig gläubigen Muslim. Denn es gibt einen Muslim, der macht seine Pflichten. Dann gibt es einen Mu'min, der macht nicht nur seine Pflichten. Wenn er Allah anbetet, dann ist er auch ein Demütiger in der Anbetung. Er fürchtet Allah, er liebt Allah und er weiß, er kann völlig und ganz auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Das ist ein richtiger Gläubiger. Das ist natürlich eine schwerere Glaubensstufe. Und dann kommt Al-Ihsan, über die wir letztes Mal gesprochen haben, dass du Allah so anbetest, als ob du ihn siehst. Und wenn du ihn auch nicht siehst, so weißt du, Allah subhanahu wa ta'ala sieht dich. Mit anderen Worten, liebe Geschwister, Al-Ihsan ist, wenn du vor jeder Tat, die du machst, überlegst, ist das für Allah oder für mich? Vor jeder einzelnen Tat. Ist das für Allah gerade gewesen, die Tat, oder für mein eigenes Gelüst? Leicht oder schwer? Leicht oder schwer? Ganz im Ernst. Schwer, aber deswegen ist das die höchste Stufe im Glauben, liebe Geschwister. Glaubt ihr das? Hassan al-Basri, rahimullah ta'ala, einer von den berühmten Salaf-Gelehrten, er sagte, Wallahi, ich habe keinen Schritt in 40 Jahren gewagt, außer dass ich mich vorher gefragt habe, ob dieser Schritt für Allah oder für jemand anderen ist. Allahu Akbar. Was waren das für Leute? Leute, die eine andere Glaubensstufe hatten als wir, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Nachlässigkeit vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ab heute eine neue Seite schreiben und uns dazu verhelfen, dass wir nur ihm gegenüber wohlgefällig handeln. Natürlich, nachdem wir jetzt die gesamte Zeit über den Iman gesprochen haben, was denkt ihr, worüber werden wir heute sprechen? Über den? Das Gegenteil, den? Den? Was ist das Gegenteil vom Iman? Der Kufr. Wir werden heute, inshallah ta'ala, über den Kufr sprechen, liebe Geschwister. Der Iman, ungefähre Übersetzung der Glaube, wir haben das bereits definiert, er kann ungültig werden. Allahu Akbar. Ich trage einen Iman mit mir. Und ich praktiziere meine Religion seit 20 Jahren. Regelmäßig. Und trotzdem kann ich den Iman verlassen mit einem Wort. Mit einem Wort. Deswegen, wenn wir, liebe Geschwister, nicht lernen, was diese Taten sind, die unseren gesamten Iman vernichten, unseren gesamten Glauben, werden wir uns vor diesen Dingen vorsehen können oder nicht? Nein. Wenn wir dieses nicht kennen, wenn wir den Kufr nicht kennen, wenn wir den Schirk nicht kennen, können wir uns davor bewahren? Antwort nein, liebe Geschwister. Deswegen sollten wir erstmal verstehen, Alhamdulillah, wir sind alle Muslime, wir haben das Glaubensbekenntnis gesprochen. La ilaha illallah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist sein Gesandter. Wenn wir sagen, La ilaha, was bedeutet La ilaha? Wer sagt mir das? Ich habe es schon millionenmal übersetzt. Na. Niemand gibt mit Recht und Wahrheit angebetet. Passt auf. Manche übersetzen das, es gibt keinen Gott außer Gott. Richtige Übersetzung? Hat Allah bestätigt im Koran, dass es andere Götter gibt? Ja, aber was für Götter? Falsche Götter. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Dieses, weil Allah die Wahrheit ist. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Und das, was sie außer Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, das ist das Falsche. Es gibt Götter, nicht Götter, die mit Recht und Wahrheit angebetet werden dürfen, sondern Götter, die von Menschen zu Götter ernannt wurden, indem sie ihnen einfach diese Namen gegeben haben. Aber diese Götter sind das Falsche. Sie dürfen nicht angebetet werden. Sie sind nicht die Wahrheit. Und Allah Azza wa Jal, er hat verboten, dass du etwas anderes anbetest außer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, liebe Geschwister, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Moscheen gehören doch wahrlich Allah. Pass auf, dass du zu denjenigen gehörst, der sagt, das ist eine arabische Moschee. Das ist ja heutzutage, subhanallah al-azim, der Nationalismus ist wieder hochgekommen. Heute gibt es Leute, der sagt dir, das ist eine türkische Moschee. Was hat ein Araber darin zu suchen? Das ist eine arabische Moschee. Was hat ein Pakistaner darin zu suchen? Und wir haben vergessen, dass unsere einzige Verbundenheit, was ist? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Weil die Menschen, liebe Geschwister, ihren Gelüsten folgen, haben sie Moscheen für sich ernannt und diese Häuser gehören niemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Sage niemals, das ist eine arabische Moschee. Sage niemals, das ist eine türkische Moschee. Das ist das Haus Allahs. Und jeder, der in dieses Haus hereinkommt und er möchte sein Gebet machen, du darfst ihn nicht daran hindern zu beten, ganz gleich, was für ein übler Mensch er ist. Solange er sich benimmt natürlich. Niemand darf aus den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala vertrieben werden, wenn er sich auch an die Regeln hält, liebe Geschwister. Und das, weil die Moscheen Allah gehören. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, darum ruft neben Allah niemand anderen an. Warum? Ruft neben Allah, dient neben Allah, bittet neben Allah niemand anderen an, liebe Geschwister. La ilaha, es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Wenn wir es hier belassen würden bei La ilaha, wären wir Muslime? Ja oder nein? Wenn wir sagen, es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, dann würden wir auch wen nicht bestätigen? Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt der Zusatz, illa Allah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, bedeutet alles, was du hörst, was Menschen anbeten, dieses darfst du nicht anbeten. Allah bestätigt, dass der Einzige, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, ist Allah subhanahu wa ta'ala, bedeutet, dass dein Leben Allah gehört. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, alle meine Anbetung, du darfst sie nur machen für Allah subhanahu wa ta'ala. Alle meine Anbetung, mein Leben und mein Tod gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wer hat dir diese Dinge gegeben? Allah. Ist das nicht wallahi erstaunlich, liebe Geschwister, dass eine Person weiß, Allah hat ihn erschaffen und dann sagt er, ich kann tun, was ich möchte. Ist das nicht erstaunlich? Ey wallah, in dieser heutigen Zeit hören wir solche Sachen. Wenn du weißt, Allah hat dich erschaffen, dann musst du auch wissen, dass dein Leben Allah subhanahu wa ta'ala gehört. Allah hat dich nur erschaffen, um dich in einer Zeit zu prüfen, die beschränkt ist. Bei manchen sind das 20 Jahre, bei manchen 40 Jahre, manch einer übersteigt auch die 100 Jahre. Aber nach dieser Zeit kehrst du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und du musst Allah subhanahu wa ta'ala an Wort und Rede stehen, was du hier in dieser Dunya gemacht hast. So ist das Gesetz von Allah. Allah hat diese Welt nicht zum Paradies gemacht, obwohl manche Leute versuchen, sich diese Welt zum Paradies zu machen, weil sie wissen, sie werden das nächste Paradies nicht bekommen. Die wissen das. Aber wir möchten von dieser Welt alles oder nichts? Nichts. Wir möchten von dieser Welt nur eine Sache, die die Zufriedenheit Allahs. Denn wenn wir das erreichen, gehört uns die gesamte nächste Welt. Ey Wallah. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبِقَى. Bevorzugt ihr etwa das irdische Leben, das diesseitige Leben, wo das nächste Leben, Allah berichtet uns davon, das bedeutet das Paradies. Möge Allah uns in das Paradies eingelassen. Wo das nächste Leben besser und ewiger ist, es gibt keinen Tod mehr. Wenn die Leute in das Paradies hereingehen, und dort wirst du nicht eine Mangelware haben, ja, wie hier, dass wir manchmal Dinge besitzen, die sind qualitativ Schrott, um es ehrlich zu sagen. Aber dort wirst du nur die schönsten Dinge besitzen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. von Allah azzawajal in einer heiligen Überlieferung berichtet, dass du dort im Paradies Dinge hast, die ein Auge noch nie zuvor in dieser Welt gesehen hat. Allahu Akbar. Wie schön müssen diese Dinge sein. Wenn wir doch in dieser Welt schon schöne Dinge gesehen haben, in der nächsten Welt gibt es Dinge, die hast du noch nie im Leben zuvor gesehen. Und du wirst Dinge bekommen, die dein Ohr zuvor niemals gehört hat. Und du wirst Dinge bekommen, die noch nie in deinen Herzensvorstellungen vorgekommen sind. All das wirst du im Paradies bekommen. Wenn die Leute in das Paradies hereingehen, dann kommt ein Rufer und er sagt, Ya Ahl al-Jannah, Khuludun fala maut. Oh, ihr Leute des Paradieses. Es gibt keinen Tod mehr für euch. Allahu Akbar. Überlegt mal nur, diese Worte zu hören. Was passiert bei dir? Wovor haben hier die Leute am meisten Angst? Vor dem? Vor dem Tod. Aber diese Angst wird dir genommen. Deswegen sagte einer der Salaf-Gelehrte, Wallahi, wenn ich nicht wüsste, dass es den Tod geben würde, dann würde ich dieses Leben so genießen und mein Haus dazu. Weil er hat ein schönes Haus gehabt, aber er sagt, wenn es den Tod nicht geben würde, würde ich dieses Haus genießen. Aber wenn man weiß, der Tod kommt, wie ausreichend kann dieser Genuss sein? Er wird immer beschränkt sein, weil du weißt, der Tod wird dir alles vermiesen, sozusagen, liebe Geschwister. Aber im Paradies gibt es keine Grenzen des Genusses. Schaut mal, subhanallah, wenn wir sagen, es gibt niemand, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, dann bestätigen wir, niemand darf wirklich mit Wahrheit und Recht angebetet werden, und dann bestätigen wir, außer Allah. Dieses Glaubensbekenntnis verbietet uns, Kufr zu machen. Dieses Glaubensbekenntnis verbietet uns, etwas zu tun, was entgegen diesem Glaubensbekenntnis steht. Das bedeutet, dass du lernen musst als Muslim, welche Taten deinen Iman, deinen Glauben ungültig machen, liebe Geschwister. Dass du dich von allem fernhalten musst, vermeiden musst, dich davon freisprechen musst, was gegen diesen Glauben des Islam ist. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Denn hat Allah dich gezwungen zum Islam? Antwort: Nein, du hast die Wahl, wie wir gesagt haben. Aber zum Schluss musst du die, was tragen? Diese Konsequenz. Ja? Wie bei Base, wenn einer, bist du jetzt verpflichtet zu Base zu gehen? Dort einen Telefonvertrag? Nein, bist du nicht. Aber Base ist das Beste, ja? Bleibt mal bei Base, dann kann ich euch anrufen, ich habe nur Base. Wenn du zu Base gehst, dann hast du einen Vertrag. Und dieser Vertrag ist nach ihren Bedingungen oder nach deinen Bedingungen? Komisch, da beschwert sich keiner. Ja, und wenn du den Islam annimmst, indem du sagst, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah, und Muhammad s.a.w. ist der Gesandte Allahs, dann bist du jetzt einen Vertrag eingegangen, zu wessen Bedingungen? Zu den Bedingungen von Allah. Aber ich werde dir eine schöne Botschaft sagen, Base ist nicht das Paradies. Deswegen wisse, wer die vollsten Rechte über dich hat. Deswegen, liebe Geschwister, niemand wurde gezwungen, Wallahi al-Azim, niemand wurde gezwungen, diese Religion anzunehmen. Aber wenn du die Religion annimmst, dann musst du wissen, du bist ein Muslim. Mit Rechten und mit Pflichten. Die gibt es in der Religion. Und wenn du die Rechte kennen würdest von einem Muslim, du würdest sagen, Allahu Akbar, das steht mir alles zu? Antwort ja. Antwort ja. Und die Pflichten im Vergleich zu den Rechten sind nicht viele, liebe Geschwister. Möge Allah uns Kraft geben, ihm gegenüber die Pflichten zu machen. Wir können niemals vor Dingen sicher sein, die gegen unser Glaubensbekenntnis sind, wenn wir diese nicht kennen, liebe Geschwister. Und daher sprechen wir heute über den Kufr. Der Kufr, Wir definieren es gleich, inshallah ta'ala. Er ist das Gegenteil vom Iman. Deswegen sagen die Gelehrten, und das ist die Frage, die der Sheikh hier stellt, diesbezüglich, er sagt, ma ضد al-Iman. Was ist gegen den Iman? Was entspricht nicht dem Iman? Dieses ist der Kufr natürlich, liebe Geschwister. Der Kufr bedeutet sprachlich, und schaut mal, wenn ihr die sprachliche Bedeutung kennt, dann könnt ihr Rückschlüsse darauf ziehen, was die religiöse Bedeutung tatsächlich ist. Sprachlich bedeutet das Wort Kufr, und es stammt ab vom Verb kafara, etwas zu bedecken, etwas zu bedecken oder zu verbergen, zu verhüllen, liebe Geschwister. Und der Ursprung hat mit der Landwirtschaft zu tun. Dass wir in den Boden eine Saat einpflanzen. Was machen wir, nachdem wir die Saat eingepflanzt haben? Wir bedecken sie mit Erde. Was denkt ihr, ist die Saat in diesem Fall? Die Wahrheit. Und das Bedecken mit Erde darüber ist? Das ist der Kufr. Das ist der Kufr. Das arabische Verb nochmal, kafara, bedeutet etwas zu verbergen, etwas zu verdecken, etwas zu verhüllen, liebe Geschwister. Natürlich verhüllt man hier die Wahrheit. Aber, schaut mal, der Islam, die Religion des Islam, liebe Geschwister, sie weiß, ganz gleich, welche Falschheit eine Person besitzt, er kann das Religion nennen, und er wird es Religion nennen, oder er wird es etwas anderes nennen als Religion. Der Islam weiß, dass jeder letztendlich eine Religion hat. Jeder hat eine Religion. Ob er sagt, ich habe keine Religion oder nicht. Jeder hat letztendlich eine Religion. Woher wissen wir das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ. Sprich, o ihr Ungläubigen, ich bete nicht das an, was ihr. Das heißt, glauben sie an etwas, obwohl sie verleugnen. Sprich, o ihr Ungläubigen, ich bete nicht das an, sollte Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Kuffar in Mekka sagen. Ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Das heißt, das, was ihr anbetet, ist richtig oder falsch? Falsch. Aber trotzdem haben sie eine, trotzdem haben diese Leute was? Eine Religion. Die verdecken und verbergen etwas und trotzdem haben sie eine Art von Religion, liebe Geschwister. Das ist erstmal die sprachliche Bedeutung. Dass dieses Wort vom Kafara abstammt, etwas zu bedecken, etwas zu verhüllen, nämlich die Wahrheit. Und Al-Kufr im religiösen Sinne, wie Ibn Hazm, rahimullah ta'ala, sagte, dass man nicht an Allah und seinen Gesandten glaubt, dass man nicht an Allah und seinen Gesandten glaubt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass man nicht an Allah und seinen Gesandten glaubt. Liebe Geschwister, bitte versteht diese Sache. Eine Person, der ein Kafir ist, er könnte sagen, ich kenne die Wahrheit, aber ich nehme sie nicht an. Ist er hier ein Kafir? Ja oder nein? Aber er kennt doch die Wahrheit. Reicht das oder reicht das nicht? Das reicht nicht. Eine andere Person, er sagt, das ist alles Märchen, worüber ihr mir was erzählt. Der sagt, das ist alles Schnee von gestern. Kafir? Kafir. Warum? Obwohl der eine die Wahrheit kennt, aber ihr nicht folgt, ist er ein Kafir. Und der andere, der daran eh nicht glaubt, ist ebenfalls ein Kafir, liebe Geschwister. Deswegen sagt Ibn Hazm weiter, Rahmatullah alayh, jeder ist ein Kafir, der etwas von dem leugnet, wozu Allah uns aufgefordert hat, daran zu glauben. Ich wiederhole, jeder ist ein Kafir, der etwas von dem leugnet, wozu Allah uns aufgefordert hat, daran zu glauben. Hat Allah uns im Koran gesagt, dass jemand anderes neben ihm angebetet werden darf? Antwort, wenn wir daran glauben, doch, dann sind wir Kuffar. Hat Allah uns gesagt, das Gebet gehört zum Islam? Antwort, wenn wir das Gebet leugnen und sagen, es gehört nicht zum Islam, dann sind wir. Dass du etwas leugnest, wozu Allah dich aufgefordert hat, daran zu glauben, liebe Geschwister. Und er sagt weiter, der großartige Gelehrte, möge Allah mit ihm barmherzig sein, wenn einem Käfer die Wahrheit erreicht hat, woran er glauben muss, so darf er dieses nicht ablehnen, nicht einmal daran zweifeln. Wenn einem Käfer die Wahrheit erreicht hat, und subhanallah al-azim, liebe Geschwister, dazu ist nicht immer ein Riesenstudium nötig, ja? Weil manche Leute denken, du kannst erst den Islam annehmen, wenn du 20 Jahre studiert hast. Nein, nein, nein. Allah macht dir die Sache leicht. Du spürst plötzlich etwas im Herzen, das ist eigentlich die Wahrheit. Ich glaube daran, niemand darf angebetet werden außer Allah. Du glaubst daran. Du hast die Wahrheit akzeptiert. Aber dann kommt dein Gelüst und es sagt dir, ja, aber wenn ich Muslim bin, dann komme ich bei Shaitan TV im Fernsehen. Dann bringen die mich im Fernsehen. Ja. Dann sagt man, nö, ich möchte keinen Ärger haben, ich bleibe lieber ein Käfer. Was ist das Urteil hier von einer Person? Er ist ein Käfer. Weil er was? Zu stolz war, die Wahrheit anzunehmen. Und viele Leute, sie kennen im Übrigen die Wahrheit. Glaubt nicht, ein Käfer kennt nicht immer die Wahrheit. Es gibt solche. Es gibt Kuffar, der kennt ganz genau die Wahrheit. Ein Bruder hat mir erzählt, er hat einmal mit einer Person gesprochen, der hat ihm gesagt, schau mal, ich weiß eure Religion, der Islam ist die Wahrheit. Aber ich habe so viele schöne Dinge im Leben, ich möchte sie auf keinen Fall verlassen. Das heißt, kennt er die Wahrheit? Er kennt sie. Was wäre besser für diese Person? Dass er trotzdem die Sünden macht und Muslim wird? Oder dass er nur die Sünden macht und Kafir ist? Was wäre besser? Weil im zweiten Fall, wenn er Muslim ist, könnte Allah ihm die Sünden vergeben. Zumindest wird er nicht für ewig in das Höllenfeuer kommen. Das heißt, was ist besser für ihn? Was ist besser für ihn? Aber das ist nur für Leute, denen Allah subhanahu wa ta'ala einen Verstand gegeben hat, liebe Geschwister. Daher, wenn dich die Wahrheit erreicht hat, dann darfst du nicht einmal mehr daran zweifeln. Es gibt Leute, die brauchen etwas länger, um die Wahrheit zu entdecken für sich. Aber es gibt Leute, der merkt das ganz schnell, dass das die Wahrheit ist. Und so variieren die Leute, liebe Geschwister. Das war auch in der Zeit von den Sahaba radiallahu anhu. Nicht sofort hat jeder den Islam angenommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr, gab es einen besseren Sahaba als er? Antwort, nein. Er sagte, jeder hat ein Fünkchen Zeit gebraucht, als ich ihm den Islam erklärt habe, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr, außer du, Abu Bakr. Sofort. Er hat den Islam sofort angenommen, weil er sofort diese Gnade von Allah bekommen hat, dass er die Wahrheit angenommen hat. Und wir bleiben weiter beim Thema Käfer. Wenn er es auch nicht mit der Zunge ausspricht, dass eine Person ein Käfer ist, wenn er es nicht mit der Zunge ausspricht, dass er ein Käfer ist, aber er hat diesen Kuffer im Herzen verinnerlicht, dann ist er ein Käfer. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass du das mit der Zunge aussprichst, denn Allah kennt dein Herz. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Was ist der Unterschied? Und wir haben bereits das Thema gemacht, Aschirk. Was haben wir gesagt? Was ist der Schirk? Was ist der Schirk? Na? Dass du jemanden bei Allah beisetzt. Dass du neben Allah andere Götter setzt. Mit Allah, neben Allah, außer Allah. Dass du andere Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala setzt. Das ist Schirk. Was ist dann der Unterschied zu Kufr, liebe Geschwister? Die Gelehrten sagen, das ist eigentlich dasselbe. Kufr und Schirk ist dasselbe. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt uns in Surah Al-Mu'minun, in der Ayah 117, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, das heißt, der hat einen anderen Gott, Schirk oder Kufr? Schirk. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, natürlich hat er keinen Beweis dafür, denn Allah spricht weiter, der wird seinem Herrn Rechenschaft auflegen müssen. Der wird seinem Herrn Rechenschaft abgeben müssen. Denn wenn er Recht hätte damit, müsste er Rechenschaft dafür ablegen, Antwort? Nein. der wird seinem Herrn Rechenschaft ablegen müssen. Wahrlich, die Kuffar haben keinen Erfolg. Das heißt, Allah hat wen zusammengesetzt? Die? Die Mushrikin und die Kuffar. Die sind auf derselben Stufe. Aschirk, liebe Geschwister, die Gelehrten, die haben aber noch eine feine Unterteilung gemacht. Die haben gesagt, Aschirk bedeutet, jemand ruft neben Allah einen anderen Gott an, während er trotzdem an Gott glaubt. Während er trotzdem an Gott glaubt. Zum Beispiel einer, wal'iyadu billah, wie wir das auch heute leider in den islamischen Ländern haben. Es gibt Leute, die nennen sich Muslime, dann gehen sie zu Gräbern und verlangen von dem Toten. Das heißt, der hat neben Allah einen anderen Gott gerufen. Dieser ist ein Kafir oder ein Muschrik? Ein Muschrik. Aber jeder Muschrik ist auch ein Kafir. Jeder Muschrik ist auch ein Kafir. Daher heißt das, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, und wer einen anderen Ilah, Gott, anbetet, für den er keinen Beweis hat, er hat natürlich keinen Beweis, der muss Rechenschaft ablegen bei Allah, denn wahrlich den Kuffar wird es nicht wohl ergehen. Allah hat mit Schirk angefangen und mit was aufgehört? Mit Kuffar. Also sind sie gleich. Sie sind gleich, liebe Geschwister. Und die Juden und die Christen sind sowohl Kuffar als auch Muschriki. Sie sind beides. Warum? Weil sie die Wahrheit verleugnen und sie ablehnen, so sind sie Kuffar. Weil sie die Wahrheit ablehnen und leugnen, so sind sie Kuffar. Und sie sind Muschrikin, weil sie neben Allah jemand anderen. Was sagen die Christen? Allah hätte einen Sohn. Und nochmals, liebe Geschwister, dass man das versteht. Wenn wir sagen, diese Person ist ein Kafir, dann sagen wir das nur, weil wer das gesagt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat diese Leute als Kuffar betitelt. Das ist kein Schimpfwort. Das ist nur, um sie zu bezeichnen, dass sie nicht der Wahrheit folgen und die Wahrheit ablehnen und die Wahrheit, liebe Geschwister, der Lüge bezichtigen. Sie bezichtigen die Wahrheit der Lüge, liebe Geschwister. Daher sind sie Kuffar, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie genannt hat. Weil sie letztendlich an etwas glauben, woran Allah uns erlaubt hat oder nicht erlaubt hat, daran zu glauben. Hat Allah Kinder? Hat Allah sich Kinder genommen? وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Sie sagen, Allah hätte sich einen Sohn genommen. أَعُوذُ بِاللَّهِ. Zwischen dem Vater und dem Sohn gibt es immer was? Ähnlichkeit. Wollen wir Ähnlichkeiten zwischen einem Menschen und Allah machen? Und noch mehr, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich wirklich einen Sohn nehmen wollte oder sich Söhne nehmen wollte, warum nur einen? Warum nicht zehn? Wenn Allah Kinder liebt, ja, wie die Leute das behaupten, warum nur ein Kind? Einer, der Kinder liebt, jetzt eine Person, möchte er ein Kind oder mehrere Kinder? Viele. Warum sollte er sich nur ein Kind nehmen? Jesus hat diese Worte niemals gesprochen. Jesus war ein unterwerfender Diener. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über Jesus. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Und als der Sohn von Mariam, Jesus, alayhi salatu wassalam, ein geehrter Prophet, liebe Geschwister, und von den besten Propheten, als er zu seinem Volk von Bani Israel gesagt hat, ich bin ein Gesandter an euch. Gesandter oder Gott? Was hat er gesagt? Gesandter. Allah hat ihn zu Bani Israel gesandt, damit sie verstehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden möchte. Das bedeutet, liebe Geschwister, Allah hat keine Kinder, Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Frau, weil es gibt leider irregehende Personen, die denken, Allah wäre wie seine Schöpfung. Aber Allah ist nicht wie seine Schöpfung. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts und niemand ähnelt Allah. Nichts und niemand ist wie Allah. Vergiss das. Deine Gedanken werden Allah subhanahu wa ta'ala niemals erfassen können. Aber glaube daran, an das, was Allah dir im Koran gesagt hat und sein edler Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir als Muslime sagen, glaube daran, dann heißt nicht einfach so glaube, nein, wie bei anderen Religionen. Bei uns ist Glaube immer nur mit Beweis aus Koran und Das ist unser Beweis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Deswegen ist das eine Religion, bei der du ein ruhiges Herz hast. Kein Zweifel überkommt dich bei dieser Religion. Warum? Weil du genau weißt, woran du glaubst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das meiste Wissen über sich selber. Und er hat einen Teil von dem Wissen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegeben. Nur aus diesen beiden Quellen entnimmst du deine Religion. Nichts Gelogenes ist dabei. Allahu Akbar. Wie ruhig liest man den Koran, wenn man weiß, der gesamte Koran ist authentisch. Kein Buchstabe existiert im Koran, der darauf hindeuten würde, dass der Koran gefälscht wäre. Und eine Frage nebenbei, liebe Geschwister. Hätten sich die Kuffaren nicht schon auf den Koran geworfen, wenn es darin einen Fehler geben würde? Was denkt ihr? Ja oder nein? Natürlich. Aber bis heute, die Ärmsten, manche machen das sich sogar zur Lebensaufgabe, sie versuchen, Fehler im Koran herauszufinden. Und wie viele sind gestorben? Der Tod kam zu ihnen, aber die Fehler haben sie nie entdeckt. Der einzige Fehler lag an ihnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das nächste Mal, inshallah ta'ala, sprechen wir, liebe Geschwister, über die einzelnen Unterteilungen vom Kufr. Und das ist sehr, sehr wichtig, damit wir dann zum nächsten Thema übergehen. Und zwar über Al-Takfir werden wir dann sprechen, was die Bedingungen im Islam sind, wie der Islam diese Angelegenheit sieht. Aber dafür ist Wissen erforderlich, damit man überhaupt weiß, was die Gelehrten für ein gigantisches Wissen haben. Liebe Geschwister, wie viele Leute gibt es in der heutigen Zeit, die besitzen all dieses Wissen gar nicht? Wallahi, wenn du ihn fragst, Schirk sogar, er kann dir das nicht definieren. Aber ist klar, Schirk. Ja, was ist Schirk? Schirk ist Schirk. Jetzt hör mal auf, bevor ich dich auch noch zum Muschrik mache. Ja? Du kannst gar nicht mit ihm reden. Subhanallah. Deswegen, man braucht Wissen und ohne Wissen darf man nicht über die Religion sprechen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Erstmal eine Frage, bevor wir anfangen. Wer ist über 40 von euch? Über 40. Weil ich sehe, mashallah, die jungen Sprinter, die sitzen alle an den Wänden und eigentlich habt ihr Kraft genug, in der Mitte zu sitzen. Normalerweise, inshallah ta'ala, sitzt man in der Mitte, weil ihr natürlich noch stark seid und jung seid. Wenn ihr jetzt schon versagt, wie wollt ihr heiraten? Also das nächste Mal, wenn einer zu mir sagt, er möchte heiraten, inshallah, ich werde kein Fürsprecher für ihn sein, weil wer schon an der Wand klebt, Allahu alam, zu was er überhaupt noch in der Lage ist. Möge Allah azza wa jal uns Stärke geben und Disziplin geben, damit wir auch unsere Religion auf beste Art und Weise lernen können. Es gibt manche Shuyuch, manche von den Gelehrten, wenn jemand zu ihnen hingeht und er möchte die Religion lernen, dann sagen sie ihnen, schön, dass du da bist, setz dich erstmal hin. Und dann geht er weg für ein paar Stunden. Aber nicht das Hinsetzen, so wie ihr gerade an der Wand. Er sagt, setz dich hin. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Setz dich hin auf den Knien. Dann geht er für ein paar Stunden weg und wenn er wiederkommt und er sitzt noch da, dann lehrt er ihn. Ansonsten ist dieser Mann nicht für ihn geeignet, dass er ihn etwas über die Religion Allahs beibringt. Denn erst kommt das Benehmen und dann kommt das Lernen. Erst kommt was das? Benehmen und dann das Lernen. Ihr kennt die schöne Geschichte. Ihr kennt die schöne Geschichte von Musa alaihi salam, als Musa alaihi salam zu dem heiligen Tal kam. Wie hieß das? Das heilige Tal? Das wissen nur Leute, die sich mit dem Koran beschäftigen. Nicht die Leute, die Bravo lesen. Na. Tua. Das war das heilige Tal, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hatte mit Musa a.s. ein Treffen gehabt. Und ihr müsst euch vorstellen, du kommst und du siehst, du kommst und du hast ein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal hat zu Musa a.s. gesprochen. Musa a.s. hat ihn nicht gesehen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat an diesem Ort, in diesem geheiligten Tal, zu ihm gesprochen. Und das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm gesagt hat, was war das? Zieh deine Schuhe aus. Zieh deine Sandalen aus. Die Gelehrten sagen, so fängt das Benehmen an. Erst sollte er seine Sandalen ausziehen und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm darüber Auskunft gegeben, dass er wer ist? Allah, der Herr der Weltenbewohner. Erst das Benehmen und dann das lernen. Und wir werden niemals lernen, und merkt euch das, wenn wir was nicht haben, kein Benehmen. Und ihr seht viele Leute, die unverschämt sind, die kein Benehmen haben. Wenn ihr diese Leute so seht, mit ihrem schlechten Benehmen und ihrer schlechten Erziehung, dann seid euch sicher, sie haben auch kein Wissen. فَاتَّقُوا اللَّهِ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. So fürchtet Allah, und Allah subhanahu wa ta'ala wird euch lehren. Erst kommt die Gottesfurcht, und dann wird Allah azza wa jal dir etwas beibringen. Aber die Leute, die viel reden und genug geredet haben, so viel, dass es ausreicht, dass sie nicht nur ein Jahannam bekommen, vielleicht 10 oder 15 Mal Jahannam, möge Allah uns bewahren, diese Leute haben kein Benehmen, und sie werden dementsprechend auch nichts lernen. Und ihr seht sie nur, dass sie den ganzen Tag schlecht über den und jenen reden, weil sie einfach kein Benehmen haben. Imam Ahmad rahimullah ta'ala, das ist keine Aussage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, zwei Leute lernen nicht. Wen hat er aufgezählt? Den? Denjenigen, der sich schämt, weil der sich schämt, der macht immer so. Ist schön, dass man Schamhaftigkeit hat in unserer Religion, aber nicht an der falschen Stelle. Nicht an der falschen Stelle. Zum Beispiel deine Aura, die ist nicht richtig bedeckt, schäm dich. Und schäm dich in vollster Art und Weise. Denn wenn wir lesen, wie die Salaf gewesen sind mit der Scham, dann werden wir uns ganz schön wundern, liebe Geschwister. Manche Salaf haben gesagt, Wallahi, seit ich meine Pubertät erreicht habe, hat niemand mehr etwas von meiner Aura gesehen, außer meine Frau. Allahu Akbar. Schaut mal, wie schamhaft sie gewesen sind. Und Ali radiallahu an, über ihn wird gesagt, wie Ibn Kathir rahimullah ta'ala berichtete, niemand hat die Aura, das heißt, was man nicht sehen darf, von Ali radiallahu an gesehen. Und Ali hat auch nie die Aura von jemandem gesehen, von dem er sie nicht sehen durfte. Na, deswegen sagt man als Zusatz bei Ali, karram Allahu wajha. Allah möge sein Gesicht, ja, das ist schwer zu übersetzen, deswegen enthalte ich mich. Karram Allahu wajha. Deswegen hat man das über Ali radiallahu an gesagt, über Schamhaftigkeit, da schämen dich so viel wie möglich, aber wenn es um Fragen geht bezüglich der Religion, da darf man sich nicht schämen, und das sage ich auch an den Schwestern, wenn es bestimmte Themen gibt, ich weiß, es gibt bestimmte Themen, da schämt man sich, aber lieber man fragt danach und erfährt, wie man richtig handelt, als dass man irgendjemand fragt, zum Beispiel eine von den Frauen, nur weil sie eine von den Frauen ist, aber diese gibt einem eine total falsche Auskunft. Das bedeutet, man wird die Religion falsch praktizieren. Und das ist nicht die Schamhaftigkeit hier an der richtigen Stelle. Ihr müsst euch vorstellen, Sahabiyat, das bedeutet die Frauen von Sahaba, radiallahu anhum, die am meisten Schamhaftigkeit hatten. Sie kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagten zu ihm, Inna Allah la yastahi min al Hat. Wahrlich, Allah, er schämt sich nicht bezüglich der Wahrheit. Und dann sagte eine Sahabiya, Ja Rasulallah, was mache ich, wenn ich einen feuchten Traum hatte? Subhanallah. Ihr müsst euch vorstellen, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich, er ist ja nicht irgendeine Person, sondern er ist der Gesandte Allahs subhanahu wa ta'ala. Und sie haben sich aber nicht geschämt, etwas zu fragen, was betraf ihre Religion, darauf kommt es an. Nicht, dass man zum Spaß über solche Themen redet. Ja, nicht, dass man zum Spaß über solche Themen redet. Deswegen derjenige, der schüchtern ist, er lernt nie. Und der andere ist der Hochmütige. Der Hochmütige, der Überhebliche, der sagt, ach, wer sind die schon, dass ich frage? Ich habe das ganze Wissen in mir. Und der Erste kann nicht mal Al-Fatiha lesen. Ja? Und das ist das, was wir in der heutigen Zeit sehen. Und dann siehst du die Leute, wie sie sich aufpumpen, aufpumpen, aufpumpen. Und zum Schluss war nur alles heiße Luft, und sie verlassen sogar oft die Religion, wie wir gehört haben. Möge Allah azza wa jal uns davor bewahren. Liebe Geschwister, wir werden heute insha'Allah ta'ala weitermachen, und zwar über das Thema Al-Kufr. Und wir hatten das letzte Mal darüber angefangen zu reden, und wir haben Al-Kufr definiert. Und heute insha'Allah ta'ala werden wir speziell werden, indem wir über die Unterteilung des Kufr sprechen. Habt ihr Angst, wenn es tief wird im Wissen? Habt ihr alle eure Stiefel an, inshallah? Wir werden heute tief tauchen, inshallah. Taib. Und wer Unterglück hat, wir versuchen, ihnen zu helfen, inshallah ta'ala. Taib, liebe Geschwister, lasst uns darüber sprechen, wie der Kufr unterteilt wird, und der Gelehrte, wie heißt er von dem Buch? Sheikh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakim. Na, Imam Hafiz oder Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Rahmatullah alayhi. Möge Allah Azzawajal mit ihm barmherzig sein. In welchem Alter ist er gestorben? 35. Mit 35 Jahren. Subhanallah. Und er war was? Ein Großgelehrter. Dieses Buch ist eines der Basisbücher, was von den Gelehrten auch erklärt wird. Liebe Geschwister, hier seht ihr, wenn Allah Azzawajal jemanden im Leben segnet, wie viel er für die Umma tun kann. Und während Imam Hafiz bin Ahmad al-Hakami rahmatullah alayh jetzt in seinem Grab liegt und er keine Taten machen kann, inshallah, wenn das alles aufrichtig war, dann zählen jetzt seine Taten weiter. Was hat er hinterlassen? Eine? Wie nennt man diese Sadaqa? Wie nennt man das Almosen, was er hinterlassen hat? Jeder von uns sollte versuchen, so etwas zu hinterlassen. Abdullah? Sadaqa Jariya. Was bedeutet Jariya? Das bedeutet eine Sadaqa, die fortlaufend ist, die nicht aufhört. Er ist im Grab und sie läuft weiter und weiter und weiter. Und vielleicht ist das der Grund, warum er in das Paradies hereingehen wird. Möge Allah Azzawajal mit ihm und uns barmherzig sein. Liebe Geschwister, die Unterteilung des Kufr. Und dieses Thema gehört zu den gefährlichsten Themen im Islam. Denn am Tage der Auferstehung entscheidet nur eine Sache. Ob du als Kafir zurückkehrst oder als Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, er warnt uns in seinem Buch und er erinnert uns, dass wir dieses bloß nicht aus den Augen verlieren. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Und sterbt nicht anders denn als Muslim. Alles andere wird was für dich sein? Ein Verlust oder ein Gewinn? Ein Verlust, wallahi al-azim. Und der tatsächliche Verlust ist das Feuer, welches Allah Azza wa Jal uns beschrieben hat. Und derjenige, der Allah Azza wa Jal nur im Geringsten fürchtet und weiß, dass Allah ihm diese Qualen aussetzen kann, er wird sagen, möge Allah mich davor bewahren. Aber wer Allah nicht kennt und wer den Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht kennt und wer nie gelernt hat, was Gottesfurcht bedeutet, der wird, liebe Geschwister, am Tage der Auferstehung mit den Verlierern versammelt werden. Möge Allah Azza wa Jal die Muslime zu ihrer Religion wieder zurückfinden lassen. Die Unterteilung des Kufr. Liebe Geschwister, was den Kufr anbelangt, so unterscheiden wir zwischen dem Kufr, der jemanden aus der Religion herausbringt, und dem Kufr, der nicht jemanden aus der Religion herausbringt. Das heißt erstmal, wir haben wie viele Arten vom Kufr? Zwei Arten. Nochmal, ein Kufr, der einem aus der aus der Religion herausbringt, und ein Kufr, der nicht aus der Religion herausbringt. Der Kufr, der aus der Religion herausbringt, heißt, wer kann mir das sagen? Kufrul Akbar. Kufrul Akbar, der große Kufr. Sagt schon der Name, große Kufr. Was Großes kann nicht klein sein, richtig? Verständlich, ja? Was Großes kann nicht klein sein. Na, Kufrul Akbar, der große Kufr, er bringt aus der Religion heraus, liebe Geschwister. Das bedeutet, hat man ein Iman oder keinen Iman? Tofa? Keinen Iman. Schlimm oder, naja, für einen Tag schlimm und dann nicht mehr? Schlimm. Sehr schlimm. Und sogar eine Qual, die, walayyadu billah, kein Mensch aushalten wird, liebe Geschwister. Das ist Kufrul Akbar. Und der Kufr, der einen nicht aus der Religion herausbringt, der heißt, nehmen wir jemanden, der normalerweise sehr still ist und mit seinem Handy tippt, Malik. Der Kufr, der einen nicht aus der Religion herausbringt, ist der? Der kleine Kufr auf Arabisch. Jetzt als Arabisch-Profi solltest du das wissen. Kufrul Azra. Dieser kleine Kufr bringt einen nicht aus der Religion heraus, liebe Geschwister. Aber, das solltet ihr wissen, nicht immer, wenn das Wort Kufr erwähnt wird im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann ist damit der große Kufr gemeint. Nein. Wer das denkt, der hat falsch gedacht und wir werden das beweisen, inshallah ta'ala. Nochmal, nicht immer, wenn das Wort Kufr steht im Koran oder im Hadith, dann ist der große Kufr damit gemeint. Nein, das ist falsch, wer so denkt, liebe Geschwister. Und wir wollen erstmal beweisen, weil es Irregehende gibt, die sagen wir, es gibt keine Unterteilung zwischen großen und kleinen Kuffer. Und von ihnen haben wir hier genügend in Berlin, die großen Gelehrten, die so hinter dem Bildschirm sitzen und nur schlecht über Leute sprechen. Ich denke, ihr wisst alle, wer gemeint ist. Subhanallah al-Azim, möge Allah Azza wa Jal diese Leute recht leiten. Denn wahrlich, wenn sie so sterben, dann werden sie vieles zu begründen haben am Tage der Auferstehung, warum sie über den und den Prediger so und so geredet haben. Das sind Worte, die schnell gesprochen sind, aber am Tage der Auferstehung wird alles zu uns zurückkehren. Liebe Geschwister, lasst uns mal erforschen, damit wir nicht zu diesen selbigen Johal gehören, die ich gerade erwähnt habe, warum, wenn auch Kufr erwähnt ist, nicht immer der große Kufr gemeint ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebt ihr ihn oder liebt ihr ihn nicht? Ich bin enttäuscht, um ehrlich zu sein. Wallahi, ich bin enttäuscht. Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte in einer Überlieferung bei Imam al-Bukhari rahimullah ta'ala, Sibabul muslimi fusuq. Das bedeutet, das Beschimpfen eines Muslim ist, nein, ich habe nicht Kufr gesagt, ist Fisk. Was bedeutet Fisk? Frevel, Sünde. Das Beschimpfen eines Muslim ist Fisk. Dürfen wir einen Muslim beschimpfen? Wisst ihr, was man in einem islamischen Staat bekommt für das Beschimpfen eines Muslim? Imam Nawawi rahimullah ta'ala sagt, es gibt dafür Ta'zir. Besser, ihr wisst nicht, was es bedeutet. Es gibt eine Strafe dafür, wenn man einen Muslim beschimpft. Naam. Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Und das Töten eines Muslim ist Kufr. Jetzt denken manche, okay, wenn ich einen Muslim töten möchte, dann werde ich Kafir. Erstmal sagen wir ihnen, ja, ich fürchte Allah, denk gar nicht daran, einen Muslim zu töten. Nummer eins. Heutzutage muss man das erklären. Nummer zwei, dieser Kufr, der hier gemeint ist, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Überlieferung bei Al-Bukhari gesagt hat, ist der kleine Kufr. Jetzt kann einer sagen, sucht ihr euch das aus? Werft ihr eine Münze, ob das der große oder der kleine Kufr ist? Wir sagen, nein, wir sprechen nur mit Beweisen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Schaut mal. Das Beschimpfen des Muslim ist nochmal Fisk. Und das Töten eines Muslim ist Kufr. Lassen wir das Töten eines Muslim, das interessiert uns jetzt mehr. Haben die Sahaba radiallahu anhum, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, gegeneinander gekämpft? Antwort. Ja. Haben sie sich auch teilweise getötet? Antwort. Ja. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer anderen Überlieferung, auch authentisch, kehrt nach mir nicht zum Kufr zurück, indem ihr einer den anderen den Nacken abschlägt. Das bedeutet, indem ihr euch gegenseitig tötet. Frage: Ist einer so unverschämt und würde sagen, die Sahaba sind Kuffar? Antwort. Denkt ihr, jemand sollte sich trauen, so etwas zu sagen? Nein. Natürlich nicht. Wer würde sagen, die Sahaba sind Kuffar, keine Muslime? Wal'iyadu billah. Obwohl sie, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, sich gegenseitig bekämpft haben. Eine Fitna. Allah prüft uns. Aber wir Muslime, wir schweigen über diese Fitna, denn wenn wir unseren Mund öffnen, dann wird Gutes oder Schlechtes herauskommen, wenn wir über diese Fitna reden. Bei wem sehen wir das? Bester Beweis bei den Schia. Bei den Schia. Möge Allah diese Leute recht leiten. Bei ihnen siehst du die schmutzigsten Zungen, wie sie über die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum reden. Und obwohl die Sahaba Taten gemacht haben, die falsch waren, Allah Azza wa Jal hat ihnen vergeben. Und sie sind im Paradies. Khalas. Ulaika humus sadiqun. Wahrlich, sie sind die Wahrhaftigen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diese geehrten Sahaba. Tayyib. Sie haben gekämpft, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Das, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung gesagt hat, das Töten eines Muslim ist Kufr, und in einer anderen Überlieferung, kehrt nach mir nicht zum Kufr zurück, indem ihr einer den anderen den Nacken abschlägt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, jetzt eine Frage, gibt es einen Widerspruch in unserer Religion? Ja oder nein? Zwischen Koran und Sunna vielleicht? Antwort? unsere Religion ist? Weil die Sunna, das bedeutet, das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat, das ist die Erklärung vom Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Hujurat, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا. Allah Akbar. Wenn zwei Gruppen von den Gläubigen sich gegenseitig bekämpfen, dann stiftet Frieden zwischen ihnen beiden. Wie hat Allah sie genannt? Gläubige. Was heißt das für uns, diese Ayah? In Verbindung mit den Hadithen, die wir gehört haben, Tufa? Dass sie keinen großen Kuffer gemacht haben, noch mehr, dass sie Gläubige sind. Das bedeutet, selbst wenn eine Person eine Handlung tut, begeht, die kleinen Kuffer beinhaltet, kann er trotzdem was sein? Ein Gläubiger. Der Beweis dafür, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا. Und Allah beendet die Ayah und dann kommt als nächste Ayah, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ. Allah sagt, wahrlich, die Gläubigen sind. Das heißt, Allah sagt uns damit, auch wenn sie das gemacht haben, trotzdem sind sie eure Brüder. Ein Bruder ist ein Muslim oder ein Kafir. Wie schnell man in eine Schiene geraten kann und vielleicht kommt man nicht mehr heraus. Möge Allah Azza wa Jal die Irregehenden recht leiten. Liebe Geschwister, ein anderes Beispiel, dass der Kuffer, den Allah subhanahu wa ta'ala nennt oder sein Gesandter, nicht immer der kleine, nicht immer der große Kuffer sein muss. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Imam Ahmad und Abu Dawud und At-Tirmidhi und anderen Überlieferern und Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala sagt, sie ist sahih, die Überlieferung, man ata حائضاً أو امرأة في دبرها. Und dann geht der Hadith weiter. Für uns ist das wichtig. فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Derjenige, der mit einer menstruierenden Frau verkehrt. Sünde oder nicht Sünde? Sünde oder nicht Sünde? Sünde. Derjenige, der mit einer menstruierenden Frau verkehrt. Oder, so heißt es im Hadith, deswegen verzeiht mir, oder Analverkehr mit seiner Ehefrau hat, der hat verleugnet, was Allah Azza wa Jal auf seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt hat. Der hat das verleugnet. Bedeutet das, dass jemand, der mit einer menstruierenden Frau schläft oder das andere tut, was wir gerade genannt haben, ist er ein Kafir? Antwort: Wer wird das sagen? Außer ein total Irrgehender. Wer wird das sagen, liebe Geschwister? Schließen wir jemanden vom Islam aus, nur weil er dieses getan hat? Antwort: Nein. Und das ist eine große Katastrophe, dass Leute, die noch nicht mal ein Zentimeter groß sind, wir meinen im Wissen, anfangen zu sagen, es gibt nur großen Kuffer. Es gibt keinen kleinen Kuffer. Möge Allah Azza wa Jal uns davor bewahren, so eine Aussage zu machen, liebe Geschwister. Und der Koran und die Sunna ist voll davon. Was kennt ihr noch, was als Kuffer bezeichnet wird, aber es ist kleiner Kuffer gemeint? Was kennt ihr noch? Na? Ar-Riya ist kleiner Schirk, richtig. Aber ich meine jetzt als Kuffer? Sehr gut. Wer auf etwas anderes schwört, außer auf Allah, فَقَدْ كَفَرْ, so heißt es im Hadith. So hat er Kufr begangen. Aber dieser Kufr, wenn man auf etwas anderes schwört, außer auf Allah, dann ist man raus aus der Religion oder man hat kleinen Kufr begangen. Kleinen Kufr. Also haben wir erstmal gelernt, nicht jede Sache, die mit Kufr betitelt wird, meint unbedingt den großen Kufr. Alles klar, Leckli, bis jetzt noch bei euch? Nein. Wer möchte am liebsten nach Hause gehen? Okay, Alhamdulillah. Wir sollen hier was lernen, liebe Geschwister, denn das ist sehr, sehr wichtig und das bezieht sich auf unsere Religion. Alhamdulillah, wir werden belohnt, inshallah ta'ala, wenn wir Geduld zeigen und etwas lernen, damit wir uns natürlich von diesen schlimmen Taten entfernen. Unter dem Kuffer, das bedeutet als Allgemeinbegriff, gibt es nochmal einen Kuffer, der aus der Religion herausbringt und einen Kuffer, der nicht aus der Religion herausbringt. Natürlich brauchen wir die Beweise, um zu bestimmen, ob ein Kufr aus der Religion herausbringt oder nicht. Es gibt Dinge, über die die Gelehrten einstimmige Meinung waren, einen Konsens hatten, keine unterschiedliche Meinung hatten, dass dieses großer Kufr ist. Und es gab andere Arten von Kufr, wo manche Gelehrte gesagt haben, das ist großer Kufr, andere haben aber gesagt, das ist kleiner Kufr. Nochmal, liebe Geschwister, es gibt einen Kufr, auf den alle Gelehrten sich geeinigt haben, dass das großer Kufr ist. Dann gibt es aber einen Kufr, auf den nicht alle Gelehrten sich geeinigt haben, dass dieses großer Kufr ist. Fangen wir erstmal mit der zweiten an. Auf den sich nicht alle Gelehrten geeinigt haben, dass dieses großer Kufr ist. Erstmal, was kennt ihr von den Angelegenheiten des Gebetes? Na? Wenn das Gebet aus Faulheit unterlässt. Genau. Wer das Gebet aus Faulheit unterlässt, so sagen manche Gelehrte, er ist ein. Und die anderen sagen Fasik. Das heißt, die, die Fasik gesagt haben, sagen nicht, er ist Kafir. Mafhum? Hierüber gibt es was? Haben alle Gelehrte eine einstimmige Meinung? Antwort? Nein. Auch eine andere Sache. Das Richten mit etwas anderem, was Allah Azza wa Jal herabgesandt hat. Dieses ebenfalls ist mit einer Meinungsverschiedenheit verbunden, liebe Geschwister. Das bedeutet, es gibt keine einheitliche Meinung bezüglich den Aussagen der Gelehrten, dass dieses unbedingt großer Kufr sein muss. Auch in der Angelegenheit, wo die Gelehrten unterschiedliche Meinungen haben, bezüglich der Aussage, ob alle Schia Kuffar sind oder ob nur ihre Ulama, ihre Gelehrten Kuffar sind, aber das normale Volk nicht. Und es gibt hier viele Aussagen. Manche sagen, die Ulama von ihnen, das heißt diejenigen, die die Köpfe sind, Köpfe, ich möchte das Wort nicht sagen, möge Allah uns bewahren, schaut euch nur ihre Gesichter an und dann wisst ihr, ob Allah ihnen Nur gegeben hat oder nicht. Ob Allah ihnen Licht gegeben hat oder nicht. Was diese Leute anbelangt, liebe Geschwister, so sagen manche Gelehrte von Ahl Sunnah wal Jama'ah, sie sind entschuldigt durch den Ta'wil. Das bedeutet durch die Interpretation. Und andere sagen, das Volk ist entschuldigt durch den Jahl. Aber hier gibt es viele Aussagen der Gelehrten. Und deswegen, in Dingen, wo es keine einstimmige Meinung gibt, eine einstimmige Ansicht gibt, so können wir hier nicht ein klares Urteil diesbezüglich sagen, liebe Geschwister. Na, das war bezüglich des Kufr, der mit Ikhtilaf verbunden ist, ob das großer oder kleiner Kufr ist. Ob dieser ein großer Kufr ist, der einem aus der Religion herausbringt oder nicht, liebe Geschwister. Was den Kufr anbelangt, auf den sich alle Gelehrten von Ahl Sunnah wal Jama'ah geeinigt haben, so gibt es vier Punkte, die wir besprechen werden. Und inshallah konzentriert ihr euch mit mir, damit wir diese Punkte so leicht wie möglich erklären, inshallah ta'ala. Einmal, Kufr al-Takdhib. Das bedeutet, das ist der Kufr der Leugnung. Man leugnet eine Sache. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran, الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Es sind jene, Allah beschreibt diese Kuffar, die weder an das Buch noch an das Glauben, womit wir unsere Gesandten geschickt haben, bald aber werden sie es wissen. Allah nennt sie wie? Na? الَّذِينَ كَذَّبُوا. Kadhabu, das ist At-Takdhib. Das bedeutet, man verleugnet etwas. Man verleugnet etwas. Ein Gesandter kommt zu dir und er sagt dir, nimm das an, das ist die Wahrheit. Du sagst, nö, das ist nicht die Wahrheit. Das ist ein Märchen. Was hast du hier gemacht? Takdhib. Du hast verleugnet, womit der Gesandte kommt. Und der Gesandte ist nicht mehr da, aber die Gläubigen sind noch da, die Menschen zur Wahrheit aufrufen. Alhamdulillah, möge Allah uns von ihnen machen. Liebe Geschwister, das bedeutet, du erreichst, die Wahrheit erreicht dich. Die Wahrheit erreicht dich, aber du leugnest diese Wahrheit und sagst, nein, daran glaube ich nicht, das ist Takdhib. Und wir hören manche Leute, ich habe selber mal mit einem gesprochen, der sagt, das sind doch Märchen von früher, genau wie Allah im Koran sagt. وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ. Sie sagen, das sind Märchen von früher. Wallahi, der hat genau dasselbe gesagt, was im Koran steht. Subhanallah al-Azim. So ein Bauer, ja? Möge Allah uns bewahren. Richtiger Bauer. Nee, er ist wirklich ein Bauer. Er ist wirklich ein Bauer. Na gut, nebenbei sage ich auch seinen Namen Schulz. Jetzt wisst ihr, wer. So macht. Möge Allah uns bewahren. Zu viel Kälte draußen. Auf jeden Fall. Einer kommt zu dir mit der Wahrheit und er sagt dir, das ist die Wahrheit. Du sagst, nö, daran glaube ich nicht. Obwohl das etwas ist, woran, wozu Allah dich aufgefordert hat, daran zu glauben. Dann hast du hier Kuflo, was gemacht? Kuflo Takdhib. Aber passt auf, liebe Geschwister. Kufru Takdhib muss nicht immer bedeuten, dass du die Wahrheit als Falschheit siehst, sondern du kannst auch die Wahrheit als Wahrheit sehen. Das bedeutet, in deinem Herzen weißt du, das ist die Wahrheit. Aber trotzdem leugnest du das mit der Zunge. Wer war so? Die Kuffar in Mekka. Allah hat über sie gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala hat über sie gesagt, und wir haben diese Unterrichte schon bereits genommen in Aqidah, liebe Geschwister, dass sie wissen, dass du die Wahrheit sagst. Sie wissen, dass du die Wahrheit sagst. Aber was wäre, wenn sie das angenommen hätten? Welche Schmach aus ihrer Sicht wäre das gewesen? Und ihr kennt die Ayat, wir werden nicht die Religion annehmen von den Niedrigsten. Weil ihr wisst, die Ersten, die den Islam angenommen haben, waren wer? Die Sklaven und die Armen unter der Gesellschaft. Dann haben sie sich so als etwas Besseres gesehen und gesagt, das ist die Religion für die Armen, Unterdrückten, Schwachen. Wir wollen mit dieser Religion nichts zu tun haben. Deswegen, liebe Geschwister, manche Leute verleugnen, was zu ihnen von der Wahrheit gekommen ist, aber sie wissen nicht unbedingt, dass das die Wahrheit ist. Andere aber wissen, dass das die Wahrheit ist und sie verleugnen es, wie Allah subhanahu wa ta'ala über die Yahude sagt, über die Juden, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Und als zu ihnen, bedeutet zu den Juden, kam, was sie erkannten, das bedeutet die Wahrheit. Und als zu ihnen, zu den Juden kam, was sie erkannt haben. Natürlich, wer kam mit diesem Buch zu ihnen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt, da haben sie den Glauben daran verweigert. Wisst ihr warum? Aus Hass und aus Neid. Da haben sie den Glauben daran verweigert, aus Hass und aus Neid. Allah sagt, so ist der Fluch Allahs auf den Glaubensverweigerer. Möge Allah uns bewahren. Das bedeutet mit anderen Worten, haben sie die Wahrheit gekannt oder nicht? Wir haben auch ein Beispiel genannt. Wer sagt mir das Beispiel? Bei At-Tirmidhi überliefert. Das war, wenn einer kurz vor dem Niesen war. Von wem? Von welchen Leuten? Von den Juden. Von den Juden dann? Er ist in die Nähe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam was sagt zu ihm? Ja, rahmukallah, möge Allah mit dir barmherzig sein. Denn wenn dein Bruder niest, sagst du ihm, ja, rahmukallah. Okay? Wenn dein Bruder niest und er sagt, Alhamdulillah, dann sagst du ihm, ja, rahmukallah. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass ein Jude neben ihm war und dieser hat geniest. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, ja, rahmukallah, möge Allah mit dir barmherzig sein, sondern er hat gesagt, yahdikumullah wa yuslih balakum. Allah soll euch recht leiten. Allah subhanahu wa ta'ala soll euch recht leiten und euch eure Angelegenheiten leicht machen. Mehr als das ist nämlich nicht erlaubt, gegenüber den Kuffar zu sagen, liebe Geschwister. Das bedeutet, es gibt Leute, die verleugnen eine Sache, weil sie sie nicht unbedingt als Wahrheit sehen. Aber andere kennen die Wahrheit sehr genau und deswegen, sie wollen sie nicht annehmen und verleugnen diese Wahrheit, liebe Geschwister. Das ist welche Art von Kufr? Wie haben wir das genannt? Kufr al-Takdhib. Dann gibt es, und das ist die zweite Art, Kufr al-Istikbar. Diese Arten, die wir jetzt nennen, bringen sie einen aus der Religion heraus oder ist das kleiner Kufr? Sie bringen einen aus der Religion heraus. Wichtig für uns, das zu erlernen? Antwort? Ja. Auf jeden Fall. Kufr al-Istikbar bedeutet der Kufr des Hochmut. Al-Mustakbir ist derjenige, der hochmütig ist, liebe Geschwister. Und was denkt ihr, welches Beispiel werden wir jetzt anbringen von? Von? Von? Von? Iblis. Der Deutsche hat wieder die Ehre gerettet. Von Iblis. Diesen Kufr, das bedeutet Kufrul Istikbar, übte Iblis aus, als Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hatte, sich vor wem niederzuwerfen? Vor Adam alayhi salam. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Und als wir zu den Engeln sprachen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, bis auf Iblis. Bis auf Iblis. Was hat er gemacht? Illa Iblis, aba wastakbar. Iblis hat es verweigert und sich hochmütig verhalten. Wa kana minal. Und so war er einer der von den Kuffar. Von den Ungläubigen. Passt auf, liebe Geschwister. Iblis, man soll auch nicht sagen, la'natullah alayh. Man hört das von vielen, auch von Duat, die sagen, la'natullah alayh. Was heißt la'natullah alayh? Ja. Möge Allah ihn verfluchen. Natürlich, er ist sowieso verflucht. Wa inna alayka la'nata ila yawmiddin. Und auf dich ist der Fluch Allahs bis zum jüngsten Gericht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Iblis. Aber es gibt eine Überlieferung bei Imam Ahmad, dass Iblis, wenn man sagt la'natullah alayh, dann bauscht er sich auf so weit, dass er sich stolz fühlt, dass du ihn sozusagen la'natullah alayh sagst. Deswegen soll man ihn ignorieren. Na'am, nichts über ihn sagen. Liebe Geschwister, diese Überlieferung ist auch authentisch. Deswegen, wir sagen das nicht la'natullah alayh, wegen dieser Überlieferung. Aber verflucht ist er, natürlich, ja. Aber wir haben heute Muslime, Barmherzige, sagt, mach Dua für Iblis, möge Allah ihn recht leiten. Allah muss da. Möge Allah ihn recht leiten. Allah sagt, der Fluch über ihn ist bis zum. Ja, wann denn? Zwischen jetzt und dem jüngsten Tag, welche Zeit? In welcher Zeit soll Allah ihn recht leiten? Das deswegen, ihr seht Muslime, der sagt zu allem so, MashaAllah, achi, ist so Muslim, ja. So wie letztens einer sagt mir, die haben bei Facebook geschrieben, Assad ist tot, dann sagt einer, ach, macht euch doch nicht lustig, man soll doch einem Muslim nicht Schlechtes wünschen. Ja, wenn Assad Muslim ist, wal'iyadu billah, möge Allah ihn verdammen und seine Soldaten. Wenn er Muslim ist, was da? Was ist ein Kafir da? Das müsst ihr mir erklären. Aber es gibt diese barmherzigen Muslime. Ja? Sagt ihr, MashaAllah. Einer sagt ihnen, ja, SubhanAllah, ich habe gestern Zina gemacht. Er sagt, MashaAllah. Sagt immer, MashaAllah. Man soll auch aufpassen, was man sagt, liebe Geschwister. Iblis, er hat nicht den Befehl Allahs geleugnet. Hat er ihn geleugnet oder nicht? Wer sagt mir, warum können wir sagen, Iblis hat nicht den Befehl Allahs geleugnet? Weil er hat sich ja hochmütig verhalten. Also er hat, das ist klar. Aber woran können wir sagen, er hat nicht den Befehl geleugnet an für sich? Das heißt, dass er sagt, das ist nicht die Wahrheit. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Er war ein Djinn. Weil er mit den Engeln war, weil er eine hohe Stufe hatte. Er hat den Befehl nicht verleugnet, er hat ihn einfach nur nicht ausgeführt. Ja, den Beweis will ich dafür. Er hat. An dem Punkt waren wir schon. Na. Barakallahu. Qala ana khairun minhu. Er sagte an einer anderen Stelle, ich denke das bei Surah Al-Araf, ich bin besser als er. Das heißt, hat er den Befehl Allahs geleugnet? Antwort: Nein, aber er wollte es nicht tun, weil er sich als besser gesehen hat. Als Adam alayhi salam. Was hat er gesagt? Khalaqtani min. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Erde erschaffen. Schaut mal jetzt sein Qiyas, ja, der hat Analogieschluss gemacht, der hat auch ein bisschen Fiqh gelernt. Der hat Analogieschluss gemacht, der hat gesagt, aha, Feuer ist besser als Erde. Feuer ist gewaltiger und stärker als Erde. Natürlich, Feuer hat eine Wirkung, mit Sicherheit. Erde ist da etwas sanfter im Vergleich. Aber dürfen wir so ein Qiyas machen? Antwort. Warum? Weil Allah ihm gesagt hat, er soll sich vor ihm niederwerfen. Und das war sein Kufr, liebe Geschwister. Und passt auf, dieser Kufrul Istikbar, dass man sich hochmütig zeigt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, das gilt für jeden, der weiß, dass der Islam die Wahrheit ist und die Errettung vor dem Höllenfeuer, aber er bevorzugt etwas anderes als diese Wahrheit. Jeder. Gnadenlos. Denn das ist nicht unsere Religion, sondern die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er bestimmt, subhanahu wa ta'ala, welche Regeln gespielt werden müssen. Auf dem Fußballplatz gibt es Regeln. Da gibt es gelbe Karte, rote Karte. Rote Karte ist bei uns großer Kuffer für ewig in Jahannam. Gelbe Karte ist kleiner Kuffer. Deswegen, wir können nicht unsere eigenen Regeln basteln, sondern das sind die Regeln der Religion, liebe Geschwister. Wie heißt diese Kuffer-Art, die wir gerade gemacht haben? Kuffru? Kuffrul Istikbar. Jetzt kommen wir zu einer dritten. Wir sind gleich durch, inshallah. Nicht, dass ihr Dua gegen mich macht oder so. Wir wollen wirklich unsere Religion lernen, liebe Geschwister. Kufru Shak. Was ist Kufru Shak? Das bedeutet? Also, Zweifels. Sehr gut. Der Kufr des Zweifels. Was ist der Kufr des Zweifels? Dass man zögerlich ist gegenüber der Befolgung der Wahrheit. Nochmal. Dass man zögerlich ist gegenüber der Befolgung der Wahrheit, weil man daran zweifelt, ob dieses überhaupt die Wahrheit ist oder nicht. Yusuf, Habibi, wenn ich dich frage, hast du einen Zweifel am Islam, dass das die richtige Religion ist, was sagst du mir? Okay. Sagst du das jetzt, weil du Angst hast vor mir oder weil das deine Überzeugung ist? Überzeugung. Okay, Alhamdulillah. Na? Nicht, dass die mich ins Gefängnis stecken und sagen, ich bedrohe dich. Na, liebe Geschwister, bitte, versteht das. Unsere Religion, Alhamdulillah, die Religion des Islam, und wir haben keine andere Religion, die erfordert von dir, die erwartet von dir, dass du an der Wahrheit keinen Spur von Zweifel hast. Deswegen, lerne deine Religion, und du wirst keinen Zweifel haben. Aber kennt ihr viele mit muslimischen Namen, die schon mittlerweile zweifeln, weil sie kein Wissen haben? Antwort? Ja. Dann hörst du eine Aisha, die heißt Aisha. Oder Khadija. Alles dabei. Sagt ihr, oh, ich weiß nicht. Sagt ihr, Allahu A'lam, ob wir vor Allah stehen werden. Warum sagst du Allahu A'lam? Allahu A'lam. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Weißt du, dass es Allah gibt oder nicht? Allahu A'lam. Sollen wir noch was dazu sagen? Wir wollen gesund bleiben. Und besser nicht über solche Sätze nachdenken. Liebe Geschwister, Wallahi, heutzutage hört ihr alles. Möge Allah uns bewahren. Die sagt dir, ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich eines Tages vor Allah stehen werde. Ja, vor wem denn sonst? Vor wem wirst du stehen? Hm? Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala, er erschafft die Himmel und die Erde. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Menschen in verschiedener Art und Weise erschaffen, um sie zu prüfen, wer von ihnen die besten Taten macht. Und es gibt welche, die sind ungerecht und Leute, die sich den Zorn Allahs zugezogen haben, die behandeln die Menschen ungerecht. Sollen diese genauso behandelt werden wie einer, der Allah fürchtet? أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ Sollen wir die Muslime so behandeln wie die, wie nennt Allah sie? Wie die? Verbrecher. وَلَيَّادُ بِاللَّهِ Yani Hitler kriegt dieselbe Abrechnung wie Abu Bakr al-Siddiq? Ja? Ist das der Glaube von den Leuten? Das heißt, dass sie einfach zu Sand werden und dann war nichts. Danach, subhanallah al-Azim. Das ist dieses Fehldenken, das ist dieses Irregehen von diesen Leuten, dass sie nicht die Wahrheit kennen, liebe Geschwister. Bedeutet, unsere Religion fordert von uns den vollständigen Glauben, der keinen Zweifel beinhaltet. Den vollen Glauben, der keinen Zweifel beinhaltet, dass der Islam die Wahrheit ist, liebe Geschwister. Und wer auch immer daran zweifelt, dass der Islam die Wahrheit ist, der hat sich unter den Kuffar eingereiht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Ibrahim in der Ayah 9, ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الله سبحانه وتعالى sagt: Kam zu euch Menschen, ja, kam zu euch nicht die Nachricht von denjenigen, die vor euch waren, von dem Volk von Nuh, von Noah, von dem Volk von Ad und von dem Volk von Thamud und von denen, die nach ihnen kamen? Niemand kennt sie außer Allah. Ihre Gesandten kamen mit deutlichen Zeichen zu ihnen. Jedoch sie hielten ihnen die Hände vor den Mund. Das bedeutet, sie sagten zu ihnen, seid still, wir wollen euch nicht zuhören. Seid still, wir wollen euch nicht zuhören. Und sie sagten, diese Kuffar, wir glauben nicht an das, womit ihr Gesandten gesandt worden seid. Und wir befinden uns wahrlich in bedenklichem Zweifel über das, wozu ihr uns auffordert. Was ist ihr Kuffar hier? Der? Der Zweifel. Die Gesandten, die besten Menschen oder nicht? Lügner oder Wahrheitsliebende? Wahrheitsliebende. Beste Charaktere? Antwort ja. Barmherzig ja. Und trotzdem haben die Leute nicht von ihnen diese Wahrheit angenommen. Manche aus welchem Grund? Aus Zweifel, andere aus Leugnung und manche wiederum aus Hochmut. Die Gründe sind verschieden, aber der Kuffer ist einer. Die Gründe sind verschieden, aber der Kuffer ist einer, liebe Geschwister. Und dann der vierte Punkt, Kuffr und Nifaq. Was ist ein Nifaq? Heuchelei. Das ist die Heuchelei, liebe Geschwister. Das ist, dass man den Kuffer im Herzen verinnerlicht, während man nach außen, was zeigt den? Den Iman. Im Herzen ist der Kuffer bei dir angesiedelt, walayyadu billah. Du bist ein absolut überzeugter Kafir. Du bist überzeugt von der Falschen. Aber nach außen tust du so, als ob du ein Gläubiger bist, als ob du ein Muslim bist. Dieser, wal'iyadu billah, ist ein Munafiq. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah At-Tawbah, in der Ayah 68, وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Heuchlern und den Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer von Jahannam versprochen. Darin werden sie ewig bleiben. Wird ein Muslim ewig in Jahannam bleiben? Antwort? Nein. Aber wer? Ein Kafir oder ein Munafiq? Sogar der Munafiq ist noch tiefer als der Kafir. Denn nicht jeder Kafir ist ein Munafiq. Aber jeder Munafiq ist ein Kafir. Das wird genug für sie sein. Das heißt, gerecht für sie sein. Und Allah hat sie verflucht und ihnen wird eine dauernde Strafe zuteil sein, die nicht aufhört. Möge Allah uns bewahren. Das sind die Munafiqun, liebe Geschwister. Das bedeutet, wenn wir alles zusammenfassen, und dann kommen wir zum Ende, inshallah ta'ala, der Kuffer kann mit der Zunge begangen werden. Der Kuffer kann mit der Zunge begangen werden. Wie? Wie kannst du mit der Zunge Kuffer machen? Nein, also nicht beweisen jetzt, sondern sagen. Bitte? Sehr gut. Indem du Allah beleidigst oder seinen Gesandten oder die Religion des Islam. Sehr gut. Oder der Kuffer kann in deinem Herzen sein. Wie kann er in deinem Herzen sein? Zum Beispiel? Okay, dass man Zweifel hat? Ja, aber noch etwas Deutliches. Ja, genau, richtig. Im Herzen zum Beispiel hast du Allah, walayyadu billah, oder den Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam. Dieser Hass verhindert was? Dass du zum Iman kommst, zum Glauben kommst. Weil was haben wir gelernt, liebe Geschwister? Das Gegenteil vom Iman ist der Kufr. Das Gegenteil vom Iman ist der Kufr. Oder du kannst den großen Kuffer, natürlich das sind jetzt alles große Kufferarten, die wir besprechen, die einen aus der Religion herausbringen, oder mit deinen Taten. Indem eine Person was macht zum Beispiel mit seinen Taten? Abdul Latif. Großen Kuffer, das ist kleiner Schirk. Wenn einer den Koran zum Beispiel zerreißt, ja, ist klar, was er möchte. Ja, das gehört alles dazu. Ne? Er wirft sich vor einem Grab nieder oder er schlachtet im Namen von jemand anderem, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind Taten, in denen er den großen Kuffer begeht, liebe Geschwister. Die Frage ist, waren das jetzt alle Arten? Natürlich der Gelehrte hier, Imam Hafiz bin Ahmad al-Hatami, rahimullah ta'ala, er hat noch eine Sache dazugefügt, al-Juhud. Aber ich habe das miteinander erklärt, indem ich den Takdhib erklärt habe, liebe Geschwister. Und deswegen, inshallah ta'ala, haben wir hier dieses auch ebenfalls beendet, dass wir die Arten vom Kuffer genannt haben. Bleibt nur der kleine Kuffer. Und die Gelehrten nennen den großen Kuffer nicht nur Kufrul Akbar, sondern auch Kufrul I'tiqadi. Und den kleinen Kuffer nennen sie Kufrul Amali. Kufrul I'tiqadi ist der große Kuffer und Kufrul Amali ist der kleine Kuffer. Okay, wobei man zum Kufrul Amali noch was sagen kann. Es gibt auch Arten vom Kufrul Amali, der große Kuffer ist aber inshallah ta'ala. Das machen wir, wenn wir etwas weiter sind, bi'idhnillah ta'ala. Liebe Geschwister, was ihr mitnehmen solltet von heute, wir haben gesagt, es gibt den großen Kuffer und den kleinen Kuffer. Der große Kuffer bringt aus der Religion heraus und der kleine nicht. Okay. Beim großen Kuffer gibt es Kufferarten, auf die haben sich alle Gelehrten geeinigt. Und andere, auf die haben sich nicht alle Gelehrten geeinigt. Wo wir so einen Fall haben, dass sich nicht alle Gelehrten geeinigt haben, dürfen wir da jemanden zwingen, dass er irgendeine, natürlich nicht. Sondern die Sache ist mit Beweis zu nehmen, liebe Geschwister. Und davon haben wir aufgezählt, von dem großen Kuffer, welchen? Kuffer At-Takdhib. Wer will mir kurz erklären, was das ist? Kuffer At-Takdhib. Ganz kurz, Dawud. Wenn einem die Wahrheit erreicht, dass man sie verleugnet. Wenn einem die Wahrheit erreicht, dass man sie verleugnet. Aus welchem Grund verleugnet? Weil man sie als Falschheit immer ansehen muss, man kann sie auch. Nein, das muss nicht sein. Es kann auch sein, dass man weiß und dass man wirklich realisiert, dass die Wahrheit ist, aber aus bestimmten weltlichen Gründen verleugnet man sie. Sehr gut. Man kann auch wissen, dass dieses die Wahrheit ist, aber man verleugnet das. Dann haben wir Kufrul. Nein, davor. Istikbar genannt. Was ist Kufrul Istikbar? Dass man zu hochmütig ist, Allah anzunehmen. Dass man hochmütig ist. Wenn wir sagen jetzt, Teil, bitte. Hochmütig ist gegenüber der Wahrheit. Teil, einer, der jetzt nicht betet, ist er immer hochmütig, weil er nicht betet? Antwort? Nein. Deswegen, er ist hochmütig gegenüber der Wahrheit. Aber jetzt einer, der nicht betet zum Beispiel, du sagst ihm, ist der Islam die Wahrheit? Was sagt er dir? Muss man den Islam leben, er sagt dir ja, natürlich. Das heißt, er ist nicht hochmütig gegenüber der Wahrheit. Das ist der Unterschied. Aber manche sind hochmütig gegenüber der Wahrheit und die bevorzugen etwas anderes als die Wahrheit. Dann die dritte Art vom Kuffer. Kuffer Shak. Der Zweifel, was haben wir darüber gesagt? Sana? Dass jemand zum Beispiel daran zweifelt, dass er vor Allah stehen wird. Allgemein an Sachen der Religion zweifelt. Das ist eine Person, der daran zweifelt, ob das überhaupt die Wahrheit ist oder nicht. Das reicht, um diesen Kuffer zu haben, in sich zu tragen. Und die vierte war, wie lange? Kuffer an-Nifaq. Was war das? Heuchlerei. Ja? Wenn man so tut, dass er. Was hat er im Herzen? Was zeigt er nach außen? Ich bin im Herzen aber Jihad und außen aber. Ja, ist auch gut. Im Herzen ist er ein Käfer, er verinnerlicht das, aber nach außen zeigt er diesen Iman, den er wallahi nicht besitzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zum Guten leiten. Möge Allah azza wa jal uns nicht unter den Kuffar zählen. Möge Allah azza wa jal uns weit von den Taten der Kuffar entfernen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit einem reinen Iman am Tage der Auferstehung vor ihm stehen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. طيب liebe Geschwister, wir haben noch einige Minuten bis zum Gebet. Deswegen, inshallah ta'ala, habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Erstmal nur zum Thema, weil die Fragen, die zum Thema sind, die nehmen wir mit auf, inshallah, damit das auch verständlich ist für manche Leute. Ich gucke mir erstmal bei den Frauen, ob es was gibt. Darf man Allah sagen zum Beispiel, O Allah, heile mich, wenn ich gesund bin, werde ich 5 Tage fasten? Nein, diese Art ist nicht gut. Denn hier setzt du Allah subhanahu wa ta'ala eine Bedingung. O Allah, wenn du mich heilst, dann mache ich was Gutes. Ist das unser Adab mit Allah? Antwort? Nein. Sondern, du bist krank, bitte Allah, dass er dich gesund macht. Möge Allah azza wa jalla dich und jeden Muslim heilen. Aber wisse, liebe Schwester, wenn du den Dua machst, so hoffe einfach darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich heilen wird. Aber du sollst das nicht mit einer Bedingung verknüpfen, dass wenn du nur geheilt wirst, so nach dem Motto, wenn ich nicht geheilt werde, wird sie 5 Tage fasten, dann? Nein, dann nicht. Ja, das ist kein Adab mit Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern mach Folgendes. Schwester, ich weiß, man hat wahrscheinlich gar nicht über diese Sache nachgedacht, aber das ist sehr, sehr wichtig. Man macht es so, man macht Bittgebete zu Allah, man gibt Sadaqa. Denn der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, behandelt eure Kranken mit der Sadaqa. Behandelt eure Kranken mit der Sadaqa. Okay? Du gibst Sadaqa, vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala, machst weiterhin das Gute. Und wenn Allah dich dann heilt, unabhängig davon, dann kannst du etwas Gutes, besonders Gutes tun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hauptsächlich nicht, dass du eine Bedingung knüpfst. Mit Aura machen wir danach. Ich brauche erstmal die Themen. Erstmal zum Thema eine Frage. Fadl. Ist Kufr al-Asghar eine große Sünde oder eine kleine Sünde? Ist Kufr al-Asghar eine große oder eine kleine Sünde? Sehr gute Frage, das ist eine große Sünde. Wo ist das hingeflogen? Ja, Kufr al-Asghar, das heißt der kleine Kufr, ist trotzdem eine große Sünde. Weil manche denken, oh, das hört sich so niedlich an, mache ich mal was davon, damit ich auch mische. Nein, das ist eine große Sünde. Kufr al-Asghar ist eine große Sünde, liebe Geschwister. Nein. Wenn jemand sich über die islamische Kleidung lustig macht, ist es Kufr? Passt auf. Das ist eine schöne Frage. Eine Schwester ist mit Niqab oder mit Hijab. Jetzt kommt eine andere Schwester und sie lacht über sie. Jetzt müssen wir 2 Fälle unterscheiden. In einem Fall wird man zum Kafir, im anderen nicht. Wenn sie über die Schwester lacht, die bedeckt ist, weil sie lacht über die Religion, die das befohlen hat, dann ist sie eine Kafira geworden. Aber wenn sie über dich als Person lacht, weil du vielleicht komisch aussiehst oder so, das ist natürlich nicht islamisch, aber hier ist sie keine. Das ist der Unterschied. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Darf man den Kuffar den Tod wünschen? Nein, so allgemein nicht. Subhanallah. Darf man für die Feinde Allahs um Rechtleitung bitten oder darf man die auch beschimpfen oder schlechte Dua gegen die machen? Also passt auf, wir unterscheiden. Es gibt Leute, die sind Kuffar. Allgemein für Kuffar machen wir was? Was machen wir für die Kuffar? Dua um Rechtleitung, nur das. Okay? Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in der Stadt Al-Ta'if war und er beschmissen wurde mit Steinen und er geblutet hat vom ganzen Körper sallallahu alaihi wasallam, weil diese Verbrecher das mit ihm gemacht haben. Was hat er gemacht? Sogar kam ein Engel zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mikael, und er sagte ihm, wenn du willst, kann ich die beiden Gebirgshälften über sie zusammenklappen. Das heißt, wenn er das gemacht hätte, was wäre mit ihnen dann? Wären sie alle schon begraben, du bräuchst dir nicht nochmal ein Grab zu schaufeln. Die wären alle schon begraben. Weil das waren gewaltige Gebirgshälften gewesen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, er sagte, O Allah, O mein Herr, leite sie recht Na'am? Denn sie sind ein Volk, die nicht wissen, was sie tun. Leite sie recht, denn sie sind ein Volk, die nicht wissen, was sie tun. Subhanallah al-Azim. Was haben diese Leute gemacht? Nur geleugnet? Nee, was haben sie noch gemacht? Sie haben ihn mit Steinen beschmissen. Okay? Jetzt gibt es aber andere Leute, gegen die hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkt Dua gemacht. Und die sind auch gestorben bei der Schlacht, gegen die er direkt Dua gemacht hat. Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manchmal solche Situationen gehabt und solche Situationen. Wir kennen Leute, die sind absolute Hasser vom Islam. Okay? Man darf auch gegen diese Leute Dua machen. Natürlich. Aber darf ich sagen zum Beispiel, oh Allah, vernichte alle Kuffar? Darf ich sowas sagen? Nein. Ah, dann sagt man, es gibt einen Beweis dafür. Nuh a.s. hat das gesagt. Was hat Nuh a.s. gesagt? وَلَا تَضَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Lass niemanden auf der Erde übrig, ja Allah, von diesen Kuffar. Das ist kein Widerspruch, sondern Jibril a.s., er kam zu Nuh a.s. und hat ihm gesagt, dass keiner mehr von ihnen glauben wird. Also hat er dieses Dua gemacht. Okay? Aber im Volke von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schaut mal auf den Unterschied. Er hat gesagt, vielleicht wird aus diesem Volk wer hervorkommen? Leute, die Allah einzig und allein anbeten. Passiert oder nicht? Bei Nuh kamen noch Muslime heraus? Keine mehr. Das ist der Unterschied, liebe Geschwister. Na, viele sagen, nachdem sie fertig mit dem Koran rezitieren sind, sadaqallahu al-azim, ist dies von der Sunna bzw. empfehlenswert, dies zu tun. Wenn man das einmal sagt oder zweimal, ohne das mit etwas zu verbinden, dann kann man nicht sagen, dass es eine Bid'ah ist. Aber derjenige, der das immer macht und denkt, das gehört zur Sunna und er wird belohnt dafür, dann ist dieses eine Bid'ah. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Bezüglich Kufr al-Shak, wie unterscheidet man den Kufr al-Shak bezüglich den Gedankenzweifel? Wie unterscheidet man? Das ist eine sehr schöne Frage. Kufr al-Shak zum Beispiel, Zweifel. Jetzt kommt manchmal der Shaitan und flüstert dir ein, dass du Zweifel hast an deiner Religion. Wie zum Beispiel, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu einem von euch kommt der Shaitan und flüstert euch ein, wer hat dieses oder jenes erschaffen? Dann sagst du, Allah. Was sagt er dann? Und wer hat Allah erschaffen, dann sagt ihr, A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Der Gedankenzweifel ist etwas anderes als der richtige Zweifel. Das Gespräch Ibrahim a.s. mit Allah subhanahu wa ta'ala. Arini kayfa tuhyi al-mauta. Ibrahim a.s. hat zu Allah gesagt, oh mein Herr, zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Was hat Allah zu ihm gesagt? Awalam tu'min. Glaubst du noch nicht, ja Ibrahim? Jetzt schaut mal, dass man muss sehr aufpassen bei diesen Versen. Wallahi, wenn man kein Wissen über die Religion hat, dann könnte man total Falsches denken. Das könnte so aussehen, als ob Ibrahim a.s. was? Zweifelt an der Existenz Allahs. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Awalam tu'min, qala bala walakin. Aber doch, oh mein Herr, nur mein Herz soll Ruhe finden. Die Gelehrten sagen, der Zustand von Ainul Yaqin, eine Sache mit den Augen zu sehen, ist nicht wie der Zustand von Ilmul Yaqin. Ainul Yaqin ist jetzt zum Beispiel, hol mir den schlimmsten, den hartnäckigsten Kafir, okay? Jetzt zum Beispiel, er sieht Allah. Glaubt er danach oder nicht? Okay. Warum? Weil er hatte... Oh, jetzt habe ich mir ins Auge gepiekt. Na. Er hatte Ainul Yaqin. Aber Ilmul Yaqin, dass du eine Sache weißt, du kannst standfest sein, aber das ist niemals derselbe Stand. Niemals. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Na, Das ist niemals derselbe Stand, liebe Geschwister. Ibrahim a.s. wollte was von Allah subhanahu wa ta'ala? Den? Aynul Yaqin. Dass er das sieht mit eigenen Augen. Hat Allah ihm diesen Wunsch? Na, weil er unter seinen besten Dienern ist. Das heißt, der Gedankenzweifel ist was anderes als der richtige Zweifel. Natürlich, zu uns allen kommt manchmal so der Shaitan, der sagt dir, schau mal, du siehst aus wie ein Grizzlybär, rasier dich mal, geh in die Disco, tanz mal Techno, Techno und mach mal was in deinem Leben. Kommt der Shaitan so oder nicht? Kommt. Gehst du dann Techno tanzen? Hammer? Sei ehrlich. Okay, Alhamdulillah, da bin ich ja beruhigt. Weil der Eintritt zu teuer ist oder warum? Das ist der Unterschied zwischen dem und dem. Und da sollten wir auch klar unterscheiden. Na. Nur nochmal, der Gedankenzweifel ist kein Kuffer. Der Gedankenzweifel ist überhaupt kein Kuffer, sondern der Gedankenzweifel ist etwas, wofür du nicht abgerechnet wirst, es sei denn, du sprichst es aus oder tust es, wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte in einer Überlieferung, meine Umma ist vor dem bewahrt, was er mit seiner Seele spricht oder was die Seele zu ihm sagt, solange er es nicht sagt oder tut. Das ist der Unterschied. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tfadl. Ich gucke mit dem Lieb, ich habe das nicht ganz verstanden mit dem Beispiel der Amerikaner. Ich meine, einige Amerikaner haben doch Allah nicht eigentlich, weil sie sagen, zu stolz waren, den Islam anzunehmen. Also hochmütig. Na. Also was war nochmal das richtige Verständnis bei Kufr und Takdib? Wir haben gesagt, Kufr und Takdib, das ist das Leugnen. Zum Beispiel, Muhammad s.a.w. kam zu Leuten, die haben gesagt, nein, nimm ich nicht. So, er hat nicht daran geglaubt. Aber andere, die wussten, wie die Yahud, das ist die Wahrheit, sie wussten das im Herzen, aber mit der Zunge haben sie, was? Das geleugnet. Okay? Das heißt, der Kufr und Takdib, er muss nicht immer mit Leugnen und nicht an der Wahrheit glauben zusammenhängen, sondern er kann auch meinen, du glaubst daran, du weißt, das ist die Wahrheit, aber trotzdem, nein, das ist der Unterschied. Welche Bittgebete dürfen wir für Kuffar machen und welche nicht? Das ist uns klar aufgezählt worden in der Religion. Wir dürfen für die Kuffar um Rechtleitung bitten. Auch wenn ein Kafir krank ist, können wir sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich heilen. Das ist das, was wir machen dürfen. Aber wo wir nichts machen dürfen, ist bezüglich Barmherzigkeit, Vergebung und dies und das, weil er keinen Iman hat. Na? Zu welcher Gruppe gehören die Qadianis, die sich Ahmadiyya nennen? Und wer noch? Die Drusen und alle, die Ijma'a. Die Alawiyya. Das sind Kuffar, klar. Die sind mit Ijma' der gelehrten Kuffar. Kuffar, wie, was für Gruppe? Sind auch Heuchler, die ganzen Moslems, aber sind keine Moslems. Ja, was für Heuchler. Die sind Kuffar mit Ijma' aller Gelehrten. Aleviten und Qadianis und diese ganzen Leute, Rafida, die sind Kuffar. Unterscheide zwischen Leuten, wenn du mit ihnen redest. Du sagst ihnen, was sind deine Quellen vom Islam? Er sagt dir Koran und Sunnah. Zum Beispiel, er macht so vieles falsch in der Religion, aber er sagt, meine Quellen sind Koran und Sunnah. Dieser könnte entschuldigt sein. Warum? Weil er denkt, das ist richtig, wie er praktiziert. Aber jetzt eine Frage. Sagen die Alawiyya, unsere Quellen sind Koran und Sunnah? Antwort? Aha. Was sind ihre Quellen? Ihre Quellen sind nicht Koran und Sunnah. Ihre Quellen, jetzt die Alawiyya sagen dir, die sagen das nicht direkt, aber sie sagen, Ali ist Gott. Natürlich. Für sie ist Ali Gott. Ja, was meinst du, warum die Aleviten und Schia sich verstehen? Weil die Schia, sie lieben Ali in einer Art und Weise, wie wir das nicht tun dürfen. Bis einige von Rafida, von Schia sagen, am Tage der Auferstehung ist Al-Mizan die Waage Ali. Er gibt Stempel, Paradies oder Hölle. Verstehst du? Das heißt, diese Leute, sie haben ganz andere Quellen als wir. Eine Frage, die Aleviten. Fasten sie, wenn wir fasten? Antwort? Okay, beten sie, wie wir beten? Habt ihr mal gesehen, wie die beten? Ja, bringt jetzt. Richtig, ihr habt richtig gesehen. Wirklich, die beten auch so. Die haben nichts mit unserer Art und Weise des Gebetes zu tun. Na, natürlich, sie leugnen die Wahrheit. Sie leugnen die Wahrheit. Na, tfadl. Ich habe eine Frage zu der Frage, die die Schwester gestellt hat, wenn ich zum Beispiel sage, jetzt ja Allah, wenn du mir das und das gibst, werde ich das und das machen. Wenn jetzt jemand diese Sache nicht gemacht hat, also wenn Allah ihm die Sache gegeben hat, sozusagen die Gesundheit, und die Sache, die ich dann sozusagen Allah als Bedingung sozusagen gegeben habe, und ich die dann nicht mache, habe ich dann eine Kapara zu lösen? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schwur gemacht habe, aber ich löse den Schwur nicht ein, habe ich eine Kafara zu leisten? Ja. Diese Kafara sieht so aus, dass man entweder 10 Arme speist oder 10 Arme bekleidet oder in letzter Konsequenz, wenn man die ersten beiden in der Rangfolge nicht machen kann, dann fastet man 3 Tage. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Millionär ist und so, und ihm fällt es leicht, 10 Arme zu speisen, muss er dann diese 3 Tage fasten lieber oder... Wenn einer Millionär ist und der hat Geld und er kann leicht diese 10 Arme speisen, aber er bevorzugt die 3 Tage, nein, das ist in letzter Konsequenz. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Reihenfolge gemacht. Na, und diese Reihenfolge kann man nicht einfach so umgehen. Wallahu a'lam. Du hattest gesagt, dass die Juden wussten die Wahrheit, haben es aber aus... Ein Teil von ihnen, nein, nicht alle. Nein. Ein Teil, meinte ich auch, wie ist das zu verstehen, dass sie, also sie haben auch Schrift bekommen, ja, und hatten aber keine Angst, also weil sie haben ja in ihrer Schrift sind. Das ist eine gute Frage. Warnungen, na, natürlich. Sie, wenn sie schon sagen, also dass es Wahrheit ist. Der Bruder sagt bezüglich den Juden, wussten sie nicht die Wahrheit mit Muhammad sallam? Natürlich, Allah sagt das doch im Koran. Wir haben nur den zweiten Teil von der Ayah gelesen. Walamma ja'ahum. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Und als zu ihnen die Schrift gekommen ist, Schrift meint ihr was? Koran. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Das heißt, bestätigen dessen, was bei ihnen ist. Das heißt, in der Tora war wer angekündigt? Muhammad sallallahu. Was haben sie gemacht? Sie haben sich abgewendet. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, Fluch deswegen auf die Kuffar. Okay? Weil die wussten, das ist die Wahrheit. Natürlich in ihren Büchern, At-Tawrat, er war angekündigt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und er kam mit dem Koran. Und Koran hat ja auch die Taurat und den Injil bestätigt. Aber schau mal, wie sie gewesen sind. Sie waren einfach verblendet von ihrer eigenen Denkweise. Und so haben sie sich der Strafe zugezogen. Wallahu ta'ala ala wa. Na. Was ist mit einer Person, der Angst hat, Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen? Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala liebt zu begegnen, Allah liebt es ihm zu begegnen. Jetzt, wenn ich dich frage, eine Frage. Wenn du wüsstest, Allah wird dich nicht bestrafen, freust du dich dann, Allah zu begegnen? Ja. Aha. Also, was alleine macht dir Bauchschmerzen zwischen dir und Allah? Seine Strafe. Aber heißt es, du willst nicht Allah begegnen? Nein, aber... Das ist die Sache. Na, wallahu ta'ala ala. Taib, liebe Geschwister, inshallah ta'ala, haben wir die nächste Woche wieder um 18 Uhr den Unterricht. Er wurde geändert, weil jetzt auch die Zeiten sich geändert haben. Deswegen bitte beachtet die Unterrichtszeiten. Montag haben wir wieder Unterricht in der Bilal-Moschee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.